Herzlich willkommen. Am Mikrofon begrüßt Sie Bastian Pastewka. Sonntagabend SWR 2 Krimi Extra unter dem Motto Kein Mucks darf ich Ihnen in diesem Monat Hörspielklassiker aus den Archiven vorstellen. Ja, richtige Hörspiele. Feinstes Radiotheater in seiner urigsten Form aus der Zeit, als die Magnetbänder rauschten und das Mikrofon keine Gnade mit kleinen Patzern und raschelnden Skriptseiten hatte. Knisternde Krimikamellen, vorwiegend in Mono, aus dem ehemaligen Krimi-Studio 13 in Stuttgart oder den Funkateliers in Baden-Baden. Zum Auftakt nehmen wir uns richtig viel Zeit. 3 Stunden bis 23 Uhr. Und die brauchen wir auch, denn los geht es mit einem überlangen, großartigen Hörspiel. Hier ist der Südwestfunk. Wir springen ins Jahr 1972 und begeben uns in die Welt des schottischen Hörspielautors Edward Boyd. Edward Boyd schuf eine ganz andere Art von Kriminalhörspielerzählung. Eine neblige, fast traumartige akustische Ästhetik verbindet seine preisgekrönten Hörspielserien. Sie erkennen sie sofort an den ausgefallenen Titeln. 5 Finger machen eine Hand, Kein Mann steigt 2-mal in denselben Fluss und mein Favorit Bullivant's Match oder Brachvogel im Herbst. Die Geschichten kommentierten die Zeit der Hippie-Bewegung. Edward Boyds Hauptfiguren sind Anti-Helden, die irgendwo verloren im Leben stehen, alte Wunden lecken, Sinnsprüche im Akkord abfeuern und dann wie zufällig in einen Kriminalfall stolpern. So passiert das auch dem Held des Hörspiels, den wir hier gleich erleben werden. Wer sind Sie? Ich heiße Steve Gardner. Privatdetektiv? Ohne Detektiv. Kann ich Ihnen trauen, ist die Frage. Sie können. Steve Gardiner war Edward Boyds erste Hörspielhauptfigur. 1967 entstand mit The Candle of Darkness bei BBC Radio das erste von gleich 3 Gardiner-Abenteuern. Die Schwarze Kerze hieß die deutsche Adaption dieses Boyd-Erstlings. Es war die einzige seiner 7 Hörspielserien, die der Westdeutsche Rundfunk adaptierte. Die anderen 6 entstanden zwischen 1969 und 1989 im Südwestfunk. Die frühen Stücke inszenierte Heiner Schmidt und eben der schuf diese ganz besondere akustische Boyd-Atmosphäre. Wir haben uns für den 3. Steve Gardiner-Fall entschieden, den Sie vollkommen ohne Vorkenntnisse verstehen werden. Ein Krimi, der in einem einsamen schottischen Landhotel spielt. Das Stück wurde ursprünglich in 6 Folgen gesendet. Wir bringen diese jetzt in einem Rutsch. 2,5 spannende Stunden lang. Freuen Sie sich, denn ein Star-Ensemble wartet auf Sie. Hans-Peter Hallwachs, Christine Davis, Hans-Jörg Fellmi, Hannelore Hoger, Walter Blum, Werner Schumacher, Ursula Langrock und. The Wolf Far Hands lief 1971 erstmals bei BBC Radio Scotland. Die Übersetzung wäre wohl ungefähr Der Wolf weit weg. Doch die SWF-Hörspielfassung von 1972 trug wieder mal einen schön geschraubten Titel. Und den verrät uns jetzt Dagmar Berghoff. Gute Unterhaltung. Schwarz wird stets gemalt, der Teufel. Es passiert allüberall, am laufenden Band. Interessiert niemanden, ist überhaupt kein Thema. Nein, bilde sich keiner ein, dass er ein blutendes Herz an den Mann bringen kann. Bestenfalls kriegt er ein schwaches Lächeln und ein Willkommen im Club. Ich kam nach Hause um 3:55 vormittags. Die Zeiger der Uhr in frostigem rechten Winkel, die Wohnung kalt und leer, feindselig, eine möblierte Eishöhle, Punkt 405 und im Schlafzimmer auf dem Kissen der obligate Zettel. Steve, ich habe auf jede Art und Weise versucht, dir beizubringen, dass das passieren würde. Aber entweder warst du zu vernagelt, um zu kapieren, oder es war dir ganz einfach egal. Da ich deine Intelligenz nie in Zweifel gezogen habe, ist ja wohl nur ein Schluss zu ziehen. Fazit jedenfalls, rien ne va plus. Und ich fände es unwitzig, sich das Gegenteil vorzuspielen. Ich habe meine Sachen mitgenommen. Auf alles, was noch da ist, lege ich keinen Wert. Und das schließt dich ein. Shirley. Fazio, Fazis, Fazit. Ich mache, du machst, er sie es macht. Er Fragezeichen, sie Fragezeichen, es Fragezeichen. Wer, wie, wo, wann, warum. Es hatte lausig begonnen und an Lausigkeit nur zugenommen. Doch schon entschwand die Erinnerung an ihr Lachgetriller in der Capo-Manier. An ihre unermüdliche Kokettiererei mit einer sozusagen stets auf sie gerichteten Kamera. Und während ich nichts tat, um sie aufzuhalten, die entschwindende Erinnerung, klingelte das Telefon. Hallo? Gerade nach Hause gekommen? Gerade nach Hause gekommen. Ich hab's mir überlegt. So, wer sind Sie denn? Ich habe volles Verständnis und bisher habe ich Ihnen auch immer die Stange gehalten. Aber ich muss schließlich auch sehen, wo ich bleibe. Also, was meinen Sie? Ich meine, dass Sie eine falsche Nummer gewählt haben. Das hatte mir noch gefehlt. Ich machte den Laden dicht und schob ab. Eiskalte Sterne blinkten vom Tummelplatz der Astronauten und Computer. Die Luft biss. Ich ging in eine Bar, die ich kannte, wo die Zeit sich noch nichts anhaben ließ von Uhren. Hallo, Mr. Gardner. Hallo, Frank. Hörst du noch auf? Gerade dabei, die Zugbrücke hochzuziehen. Dann lass ihn noch mal runter für einen Flüchtling. Was soll's denn sein? Etwas für eine Krise. Für jede Art von Krisen sortiert, außer finanziellen. Mein Vöglein hat mich verlassen. Sie sind der 27. heute Abend. Ja, und was ist gut in so einem Fall? Whisky ist nie falsch. Warum so vorsichtig? Aus mangelnder detaillierter Information. Vielleicht sind Sie froh, dass sie abgeschwört ist. Okay, mit Whisky lässt sich feiern. Vielleicht sind Sie nicht so froh. Okay, Whisky spendet Trost. Na, als dann. Whisky. Er öffnete eine neue Flasche Whisky. Wir gossen sie schweigend in uns hinein. Öffneten dann eine zweite. Wasser wurde nicht bemüht. Cheers, Steve. Cheers, Frank. Wohin schwirren sie ab, wenn sie am Abschwirren? Zum anderen Mann. Besagte kaum. Zu Mami. Hat Kyle. Daddy. Dito. Wenn sie sich aus dem Waisenhaus geholt haben, will ich dort mal nachfragen. Bist ein Schatz, Frank. Ein richtiger Schatz. Es gibt also doch noch Mitgefühl. Ich fühle jederzeit gern mit. Aber um die Zeit in der Nacht, da kommt der Punkt, an dem ich mir wünsche, in Betrieb für ferngesteuerte Geschosse zu arbeiten. Tust du ja, Frank. Tust du ja. Sleeve Sex. Sleeve die Abstinenz. Die ist rar. Alles begann sich zu drehen, jawohl. Schwirrvogel, Schwirr, Klirreglas, Klirr, Wirrkopf, Wirr. Und der Barmann pflichtenmüde Frank angelte ferngesteuerte Geschosse aus der Luft. Und die Räder drehten sich. Ratata, ratata, ratata. Und darüber krähte eine Krähenstimme. Fahrkarten bitte, die Fahrkarte. Ihre Fahrkarte bitte. Was? Aber was zum Teufel mache ich denn hier? Interessiert mich nicht, Sir, solange Sie es nicht ohne gültigen Fahrtausweis machen. Mensch, ich war ja schon öfter voll. Bin's auch nicht zum letzten Mal, aber so ist mir noch Ihre passiert. Ihre Fahrkarte bitte. Hier. Wohin fahre ich denn? Da steht Glasgow. Erinnere mich nicht, dass ich die gekauft hätte. Vielen Dank. Hören Sie, glauben Sie, dass mir mein Unterbewusstsein was eingefüttert hat? Der Speisewagen ist geöffnet, Sir. Richtig, er war geöffnet. Und Salz und Pfeffer für die Wunden gab's gratis. Und er schlingerte dahin mit 160 km. Und man konnte zu seinem Gegenüber hinüberlächeln und so tun, als sei das Zuggeschlinger schuld am Zittern des Glases und nicht die Hand. Na, und wie geht es uns inzwischen, Mr. Gardner? Oh, hören Sie auf. Sollen Sie Angst haben, die Zeitung aufzumachen? Warum? Ich könnte mich unter den Todesanzeigen finden. Naja, Sie waren auch wirklich eher jenseits heute Morgen, wie? Ja. Ich heiße übrigens McIntosh. Ja. Ich habe das undeutliche Gefühl, dass ich sagen sollte, sehr angenehm. Ihr Abteilgenosse und Nothelfer. Haben Sie mich in den Zug verfrachtet? Mit Hilfe eines rabenschwarzen Taxifahrers. Das nenne ich das Nicht-Rassen-Problem. Ich glaube, der Mann lacht jetzt noch. Das ist ganz typisch für mich. Oh, ich verbreite Heiterkeit, wo immer ich auftauche. Ja, Sie haben mir meine Schlagzeugbatterie und einen dazugehörigen Nachtclub verspuckt. Au, oh, au, oh, au. Oh. Was habe ich denn sonst noch so verlautbart? Gewisse Charlie spielt eine Rolle. Oh. Schade. Sie kam nicht ausgesprochen als Favoritin heraus. Nee. Na, eher eine gewisse Judy. Sie waren äußerst mitteilungsbedürftig, wenn ich mir erlauben darf, das zu sagen. Judy Clark. Und was habe ich denn über Sie mitgeteilt? Viel und nicht immer sonnenklares, aber der Tenor schien mir zu sein, Judy finden und alles ist gut. Muss ich wirklich nicht ganz bei mir gewesen sein. Jedenfalls herzlichen Dank. Na, nicht der Rede wert. Ich habe einschlägige Erfahrungen. Ich bin einmal von London nach Glasgow geflogen, ohne das Geringste von der Reise mitbekommen zu haben. Ah ja? Zuletzt war ich in einer Kneipe in London W und wiedergefunden habe ich mich in einer Kneipe in Glasgow C. Dazwischen rein gar nichts. Was zu trinken, apropos? Oh, apropo? Gottes Willen, nein, danke. Meinen Stabilisierungsdrink habe ich schon hinter mir. Oh, ich glaube, ich gehe besser wieder zurück und versuche nur eine Runde zu schlafen. Irgendwann mittags, nachmittags waren wir da. Ich hatte ein denkwürdiges Kopfweh und das Gegenteil von Zielbewusstsein. Ich bedurfte einer Rasur. Ich bedurfte eines Freundes. Also klingelte ich an der Tür eines Mannes, den ich kannte. Und fand nicht viel dabei, als ich die falsche Tür öffnete. Suchen Sie Herrn Egarmen? Sie sagen es. Nicht mehr vorhanden. Wie, umgezogen? Ja, auf den Rittrichfriedhof. Wann? Vor einem Vierteljahr ungefähr. Wollen Sie sich in der Wohnung umsehen? Ich habe den Schlüssel. Nein, vielen Dank. Ist zu verkaufen. Klasse Wohnung. Seine Nichte lässt mir über den Schlüssel da. Kann er nicht dauernd hier warten. Ich wollte gerade nach ihr fragen. War ein ziemlicher Schlag für Sie. Kann einem ja auch leid tun, das arme Ding. Eltern bei einem Flugzeugunglück verloren, jetzt den Onkel mit dem Auto. Ja, sie wird die Technik verfluchen. Allerdings. Wohnt sie noch in ihrer alten Wohnung? Ja. Honey Gorman, eine fast legendäre Figur in dieser Stadt. Ein Freund. Armer irischer Herkunft, aber reich geworden durch Wettbüros, viele Wettbüros. Haltbar gebaut, hätte man gesagt. In einer glorreichen Nacht vor schätzungsweise 40 Jahren war er im Ring gestanden und hatte um einen Weltmeisterschaftstitel gekämpft, ihn jedoch nicht errungen. Seine Nichte stand harten Daseinskämpfen schon wesentlich ferner. Sie war kühl und elegant und sah aus wie mit einem Wohlstandsgen geboren. Geld schafft seine eigene Genealogie. Sie wohnte noch immer auf der rechten, auf der richtigen, auf der reichen Seite. Straßen mit manikürten Bäumen, mit großen, kühlen Villen, ein Platz mit schönen, alten, in Apartments aufgeteilten Häusern. 9 Stufen zum Einlass. Eine Klingel mit Sprechanlage. Wer ist da? Steve Gardner. Wer? Steve Gardner! So lange ist das doch noch nicht her. Überhaupt nicht her, aber kommen Sie trotzdem rauf. Die Tür öffnete sich geräuschlos. Und ich durchquerte die Halle, in welcher Hyazinthenduft das einzig Laute war, und stieg hinan auf Teppichen, die die Fesseln umschmeichelten wie persische Katzen. Vor der Wohnung oben, mich erwartend, ein Mädchen. Groß, kühl, dunkel, elegant. Ganz wie Judy Clark. Aber nicht Judy Clark. Man hat mir gesagt, sie wohnt noch immer hier. Tut sie auch. Ich würde sie gern sprechen. Leider unmöglich. Sind Sie Ihre Leibwache oder was? Wir teilen die Wohnung, sonst nicht viel. Könnten wir unsere gegenseitige Antipathie kurz mit hineinnehmen? Warum nicht? Die Wohnung war unverändert schön. Wände salzfarben, dezente Farbakzente wo angebracht. Möbel mit ausgezeichneten Manieren. Auf dem Kamin die Fotografie eines Mannes und einer Frau. Lachend, tot. Ah, Judys Eltern. Gleich aufs Ganze, wie? Verzeih. Ich folge Ihnen nicht. Das möchte ich mir auch verbieten haben. Haben Sie eigentlich einen Namen? Celia Carson. Also nochmal. Was habe ich getan, als ich Judys Eltern erwähnte? Geprobt, würde ich sagen. Ja, was geprobt? Die große männliche Komm, wein dich an meiner Schulter aus, Nummer. Arme, liebe Judy, erst die Eltern und jetzt... Ja, ich hab's schon gehört. Natürlich, und Komm prompt angerannt. Wenn ich 3 Wünsche frei hätte, würde ich einen dran geben, zu erfahren, wovon Sie eigentlich sprechen. Erzählen Sie mir doch nichts. Ich bin nicht als sanftes Lamm geboren, Judy. Nee, Sie sind überhaupt nicht geboren. Sie sind eine Spezialanfertigung aus sehr hartem, teurem Material. Vielleicht erkenne ich deshalb Glücksjäger auf der Stelle. Na, ist Judy sehr reich oder nicht? Ja, vermutlich, ja. Was heißt vermutlich? Sie wissen es verdammt genau. Ja, und? Monatelang hat sie versucht, sie zu erreichen, angerufen, geschrieben, schweigen im Wald. Und dafür gab es Gründe. Eine größere Sache an der Hand, vermutlich, die aber schiefgegangen ist, vermutlich. Und dann haben sie von Onkel Hannis Tod erfahren, vermutlich, na, und dass Judy seine einzige Verwandte ist, wussten sie ja. Wer glaubt da an einen Zufall? Für eine bestimmte Mentalität eine logische Theorie, gebe ich zu. Für eine bestimmte Mentalität. Gehen Sie doch nach Hause. Sehr verlockender Gedanke. Außerdem kommen Sie sowieso zu spät. Wirklich? Es gibt nämlich geschicktere und schnellere Glücksjäger als Sie. Einer hat Sie sich schon geschnappt. Naja, hier gewonnen, da zerronnen, so ist das Leben. Dann gehe ich jetzt nach Hause, wie Sie mir raten. Vielleicht kann ich die Reise wenigstens als Berufsunkosten absetzen. Ich würde ja gern sagen, dass es nett war, Sie kennengelernt zu haben. Aber ich habe meinem Steuerberater versprochen, nie zu lügen. Warten Sie! Was denn noch? Sie sind vielleicht das geringere von zwei Übeln. Fangen Sie an, sich für mich zu erwärmen? Sind Sie je Peter Calder begegnet? Nie. Er ist... Bäh. Ach, und das ist der Mann, der sich Judy... Ja. Und was kann ich dagegen tun? Sprechen Sie mit ihr. Reden Sie ihn ihr aus. Judy ist alt genug zu wissen, was sie tut. Es gibt Leute, die dazu nie alt genug werden. Sind Sie immer eifersüchtig auf Judys Männer? Hören Sie, denken Sie, was Sie wollen. Es ist mir komplett egal. Aber bitte, sprechen Sie mit ihr. Sie schickt mich doch nur zum Teufel. Ihr Ego verträgt schon einen zartblauen Flecken. Außerdem sind Sie es ihr schuldig. Wollen Sie damit sagen, es sei alles meine Schuld? Ja. Ist es ja auch, oder? Wo steckt sie? Ich habe gestern eine Postkarte von ihr bekommen. Augenblick. Die Postkarte zeigt ein Hotel. Schottisch putzig genug, um demnächst für ein amerikanisches Rundreiseprogramm entdeckt zu werden. Hinter dem Hotel eine bühnenreife Bergkulisse, verdoppelt im Spiegel eines Sees. Der See hieß Loch Derrick. Das Hotel sehr originellerweise Loch Derrick Hotel. Auf dem für Mitteilungen reservierten Teil der Karte stand: Gut angekommen, Judy. Auf dem Rückweg in den städtischen Nachmittag suchte ich ein Reisebüro auf. Oh, wie, was ist Loch Derrick? Loch Derrick, Sir. Einzigartig. Gepriesen in Prosa und Dichtung, Sir. Vielleicht ist Ihnen noch von der Schule her erinnerlich, was schon Sir Walter Scott über Loch Derrick geschrieben hat. Nee, da war ich gerade für Knaben. Ach so. Sie möchten Loch Derrick kennenlernen? Möchte eigentlich weniger. Ach so. Ja, aber mal sehen. Ja, Zugverbindungen gibt es keine. Die Schiffe? Die verkehren nur während der Sommermonate. Und per Auto? Die Straße ist augenblicklich gesperrt für Fahrzeuge über 1,5 Tonnen. Aber ein Visum braucht man nicht? Ich würde Ihnen raten, einen Bus bis Ballaroch zu nehmen. Und wie weit ist es von dort noch bis Loch Derrick? Ungefähr 10 Meilen. Und wie komme ich denn von Ballaroch weiter? Schottland, Sir, bietet die Wallfahrtsstätten. Für das Übrige sorgen die Pilger selbst. Ballaroch hat mehr Silben als Gebäude. Ein feuchtscheckiges Cottage, eine steinzeitalte Benzinpumpstation. Aus. Neben der letzteren stand ein alter Mann. Mit einem schätzungsweise 200 Jahre rückwärts, ungefähr an die Prinz Charles Edward Stuart Ära gerichteten Blick. Entschuldigen Sie. Entschuldigen Sie. Entschuldigen Sie. Ich habe den Wildgänsen zugesehen. Ich wollte nur fragen, ob Sie mir sagen können, wie... Warten Sie doch einen Moment, junger Mann. Ich muss mir erst was holen, wenn was rauskommen soll bei unserer Unterhaltung. Mein Hörapparat. Ah. Ohne den bin ich stocktaub. Ach, das tut mir aber sehr leid. Ich wollte... So. Und was wollen Sie wissen? Wie komme ich bitte zum Loch Derrick Hotel? Kehren Sie um. Aber ich will doch... Einer hat Ihnen schon Unheil gebracht. Die, die Sie suchen, bringt Ihnen noch mehr. Die bringt Tod. Ich möchte ja nur wissen, wie ich zu diesem... Kehren Sie um, habe ich gesagt. Nein. Dann soll Ihnen jemand anders den Weg zeigen. Ich tu's nicht. Ich zog los, dem hellhörigen Parzen und einem scharfen kleinen Wind zum Trotz. Das Tageslicht schwand und der Weg wand sich dahin. Auch er schien mein Ziel zu missbilligen. Ich hatte 4 von den 10 langen Meilen hinter mich gebracht, als ich von rückwärts einen Wagen näherte und hielt. Wollen Sie mitfahren? Na, liebend gern. Also, reingehüpft. Oh, ja, danke. Oh, haben Sie gesagt, gehüpft? Also gut, gequetscht. Na, gemütlich eng hier, was? Ja, wie man es nimmt. Meine Verehrer beklagen sich über eingeschränkte Bewegungsfreiheit. Na, dafür kriegen Sie bei laufendem Scheibenwischer die Haare frisiert. Achtung! Oh, Mann. Mit was läuft denn der Flitzer? Raketentreibstoff? Ah, den habe ich selber getrimmt. Fürs Bergrennen im Sommer. Am Everest, was? 150 PS unter der Haube. Mir scheint, der alte Prophet da hinten hat gewusst, von was er redete. Alter Prophet? Was war das? Ich hab vorhin mit dem alten Propheten gesprochen, einem mit Hörrohr. Ach, das war der alte Hämisch. Der ist eine Niete. Ja? Ich sag Ihnen was. Ich weiß aus sicherster Quelle, dass er seit Jahren den Fußball-Toto wettet, aber gewonnen hat er noch nie. Was ist denn das für ein Prophet? Ja, ja, zugegeben. Wohin wollen Sie denn eigentlich? Zum Hotel! Sie sind da. Es war dunkel geworden. Ich betrat das Hotel, das a conto Nicht-Saison einen verunsicherten Eindruck machte. Die kleine Glocke am Empfang hallte durch leeren Raum. Leicht gespenstisch. Ich musste an meinen Propheten mit dem Hörrohr denken und bekam es für einen Augenblick mit der Angst. Dann zeigte sich ein weibliches Wesen. Ihre Hände waren blutbeschmiert. Haben Sie geklingelt? Ja. Ich habe gerade einen Hasen abgezogen in der Küche. Ich habe Sie nicht gleich gehört. Also, soviel ich weiß, wohnt eine Bekannte von mir bei Ihnen. Ha? Miss Judy Clark. Ah ja, Miss Clark, ja, die wohnt hier. Ja, und wo finde ich sie? Zimmer 8. Und wo finde ich Zimmer 8? Oh, ich glaube, sie ist nicht da im Augenblick. Oh. Ja, sie ist fast immer weg tagsüber mit Mr. Caller. Ah ja. Erwartet sie sie? Nein, nein, nein. Ich wollte sie überraschen. Ach, ja, sie müssten eigentlich jeden Augenblick hier sein. Es gibt doch bald Abendessen. Ach, da kommt sie ja. Da kam sie. Da war sie. Sah ungefähr aus wie ihr eigener Geist, hohläugig, müde, sogar die Kleider schlaff. Dann sah ich den Mann. Groß, sportlich, mit münzreifem griechischem Götterprofil und sorgfältig auf Frischluftbetätigung abgestellter Kleidung. Er beklopfte eingehend ein Barometer neben der Tür. Aber nicht etwa, weil ihn die Tendenz interessierte. Es war nur das nächst erreichbare, spiegelähnliche Objekt. Und während er diesem seinen Anblick gönnte, kam Judy heran und blieb vor mir stehen. Hallo, Steve. Hallo, Judy. Was machst du denn hier? Tja, wenn ich das nur selbst wüsste, ich... Das bist aber gar nicht du, gar nicht. Wenn du etwas nicht wusstest, hast du es noch immer erfunden. Na, also ich dachte, ich könnte dir vielleicht helfen. Was bringt dich auf den Gedanken, dass ich Hilfe brauche? Ich habe mit einer Freundin von dir gesprochen, mit Celia, die... Celia soll sich um ihren eigenen Kram kümmern. Sie war aber offenbar der Meinung, dass... Celia ist eine Märchentante. Judy... Wollen wir uns nicht wenigstens mal unterhalten? Es gibt nichts zu unterhalten. Warum bist du dann so defensiv? Was ist komisch? Du, kommt hier an wie der edle Knappe. Ich brauche keinen Beschützer. Na, vielleicht doch. Ja, vielleicht habe ich mal einen gebraucht. Wo warst du da? Judy, bitte, müssen wir... Geh, verschwinde. Belästig dich nicht einmal, Judy? Es gibt keinen Mann, der mich nicht belästigt. Keinen. Sie sagten? Und was ging es denn? Ich dachte schon, gleich schwingen Sie die Reitpeitsche oder irgendwas Überholtes. Etwas Überholtes bestimmt. Ja, ja. Mit so einem Profil wäre ich auch vorsichtig. Ach Gott, immer wieder das Gleiche. Vorurteile. Ich weiß, ich sehe sehr gut aus, okay. Man nennt mich einen schönen Mann. Zu langweilig. Darf ich Sie zu einem Drink einladen? Ich glaube kaum, dass die Bar offen ist. Das erspart Ihnen die Peinlichkeit abzulehnen. Es wäre mir überhaupt keine Peinlichkeit, das schwöre ich Ihnen. Nicht, dass Judy ihren Namen schon mal erwähnt hätte. Die Welt ist voller Menschen, von denen man dasselbe sagen kann. Also mich stört das nicht. Ich wollte auch nur auf meine plumpe Weise ausfindig machen, wo Sie hinpassen. Na, vielleicht gar nicht. Das könnte der Wahrheit allerdings nahe kommen. Kann sein, Sie haben mal. Aber jetzt bestimmt nicht mehr. Der Laden steht unter neuer Leitung. Wenn Sie wissen, was ich meine. Ja, ich weiß, was Sie meinen. Nur muss ich es Ihnen ja nicht abnehmen, ne? Müssen Sie nicht. Ich dachte nur, Judy hätte Ihnen das schon beigebracht. Ganz schön eingebildet, wie? Das Geheimnis meiner Erfolge. Es war einmal Gardiner. Was auch immer war. Also warum nicht den Tatsachen ins Gesicht sehen? So, und jetzt entschuldigen Sie mich, ich habe was anderes zu tun. Es ist besser, hat einmal einer gesagt, mit Hoffnung unterwegs zu sein, als am Ziel. Ich lenkte meine Schritte zum sogenannten Speisesaal. Er war holzbraun und düster. Und die Tische sahen aus wie rechteckige Iglus. Es roch stark nach historischem Kohl. Das Speisen hatte plötzlich wenig Wichtigkeit. Also machte ich kehrt und kam mir leise blöde vor. Sozusagen wie ein Bernhardiner, der sich tapfer durch den Schnee gepflügt hat, sein Fässchen Schnaps um den Hals, ein dickes, großes Hier-bin-ich-Lächeln im Gesicht, nur um einen gar nicht gerettet werden wollenden Antialkoholiker vorzufinden. Also ging ich in den so benannten Salon, der zunächst leer und verlassen erschien, bis ich in einer Ecke einen Mann sitzen sah, in dessen Händen etwas Stählernes blitzte. Er strickte. Guten Abend, Gardner. Guten Abend. Inspektor Gordon. Das ist ja nicht zu fassen. Fahren Sie denn hier? Leisten Sie mir Gesellschaft? Ach. Haben Sie noch ein paar Stricknadeln? Oh, Stricken habe ich im Lazarett gelernt während des Kriegs. Beschäftigungstherapie. Ich wende sie immer noch an. Was machen Sie denn in dieser schönen Gegend? Ferien. Angefangen habe ich sie bei einem Freund in Edinburgh, wurde aber in die Flucht getrieben. Ja, wieso denn? Der Preis der Freundschaft, Gardner, sind andere Leute Kinder. Mann, es ist fabelhaft, mal wirklich auszuspannen. Ah, das kennen Sie doch gar nicht, ausspannen. Und wie sieht's bei Ihnen aus? Wie in einem Albtraum. Na, das passt ja wunderbar zu der Landschaft hier. Ja, sehen Sie, was sage ich? Von Entspannen keine Rede. Was ist nicht in Ordnung zwischen Ihnen und der jungen Dame aus Glasgow? Ah, Sie meinen, da ist was nicht in Ordnung? Das war ein merkwürdig sprödes kleines Zwiegespräch mit ihr vorhin, oder? Hm. Und Calder hat sie auch ziemlich auflaufen lassen, kam's mir vor. Wer ist Calder? Er ist Calder, was soll man da sagen? Ein Mann von finanzieller Unabhängigkeit, aber Frage, wer finanziert die finanzielle Unabhängigkeit? Zu den entsprechenden Jahreszeiten ein großer Killer von Fischen. Zu allen Zeiten ein großer Killer von Ladies. Und Sie halten Ihre Äuglein auf ihn? Sagen wir, er könnte in einen größeren Zusammenhang gehören. Aha. Ja, heute Abend sitze ich hier und begehe den Todestag eines Mannes. Tja, man muss die Feste feiern, wie sie feiern. War ein Kesselflicker und, wie Sie sagen würden, keines Menschen, nur sein eigener Feind. Jemand hat ihn abgeschlachtet auf einer kleinen Insel draußen im See. Und diesen Killer haben Sie noch nicht gefunden? Richtig. Tja, da hätten wir also, was Sie hierher gebracht hat. Das, aber nicht nur das. Sondern was noch? Dieselbe Welt dreht sich mit derselben Geschwindigkeit um dieselbe Achse. Mit ihr dieselben Hügel und derselbe verschwiegene See. Sehr schön, Gordon, aber... Und dieselben Menschen sind im selben Hotel versammelt. Ja, plus Ihnen und Judy Clark und mir. Das sind die nicht mitgezählten. Ja, aber Sie werden doch nicht erwarten, dass... Ich erwarte gar nichts. Ich frage mich nur... Was? Ich frage mich, ob Elspeth MacDonald heute wieder den Teufel in der Maske eines schwarzen Mannes sehen wird. Ist doch nicht Ihr Ernst. Ich frage mich, ob derselbe Ort mit denselben Menschen noch einmal dasselbe Resultat zeitigen wird. Wie stellen Sie das denn vor? Wo soll denn das passieren? Und wann? Gordon und ich jagten die Treppe hinauf und den Gang entlang. Sie schrie nicht mehr. Jetzt hörte man sie schluchzen, wie ein Kind. Verzweifelt, einsam, herzzerreißend. Sie stand am Fenster. Als wir ins Zimmer kamen, verstummte sie. Calder lag auf dem Boden zwischen ihr und uns, gekleidet in einen Morgenrock, der im Famos gestanden haben musste, aber blasphemisch aussah an dem Toten. Was ist dir vorgefallen? Er ist tot. Ist dir was passiert, Judy? Tot. Judy! Das habe ich nicht gewollt. Sag jetzt nichts. Sie hatte einen Schock. Bringen Sie sie hinaus. Komm mit, Judy. Ich brachte sie in ein unbewohntes Zimmer am anderen Ende des Gangs. Da saß sie auf einem kalten, freudlosen Bett und weinte sich aus, während ich aufs Fenster starrte. Auf gerahmte Schwärze. Dann und wann wurde diese Schwärze vom Scheinwerfer eines Wagens auf der anderen Seite des Sees für einen Augenblick mit Licht aufgeladen, nur um noch schwärzer zurückzubleiben. Ich kam mir auf meinem Stehplatz ziemlich überflüssig vor. Glaubst du, dass es Menschen gibt, die den Tod anziehen? Nein. Ich schon. Ich glaube, dass es Menschen gibt, die mehr als ihr Maß an Elend abkriegen. Die Guten gewöhnlich, nach meiner Erfahrung. Danach habe ich nicht gefragt. Möchtest du über Calder sprechen? Nein. Irgendwann wirst du es müssen. Zur richtigen Zeit mit den richtigen Leuten. Ja, das klärt meine Position, was? Du bist dir vielleicht noch nicht im Klaren, wie ernst das Ganze ist. Spiel bitte nicht den Gönner. Ich will dir nur helfen, soweit ich kann. Warum? Weil ich mich mitverantwortlich fühle. Ach, nicht weil du dich aufspielen willst? Warum bist du denn so bitter? Warum? Falls es einerseits von mitverantwortlich sein, andererseits von helfen wollen. Man ist nicht Brandstifter und Feuerwehr zugleich. Ich versuche Abbitte zu leisten, aber du machst es einem sehr schwer. Es ist nicht mehr wichtig. Geh das nicht in deinen Schädel rein. Es ist gleichgültig. Völlig. Aber was die Sache mit Calder betrifft... Was willst du denn wissen? Was willst du wissen? Wir etwas miteinander hatten? Jawohl, hatten wir. Was noch? Wie gut er war, verglichen mit dir? Du weißt genau, was ich meine. Ich weiß gar nichts mehr. Nicht einmal, warum du ihn umgebracht hast? Was sagst du da? Du bist in keiner angenehmen Lage, Judy. Aber ich habe es doch nicht getan. Wie kann jemand... Wie kann jemand nicht? Du glaubst wirklich, dass ich ihn getötet habe? Es ist mir egal. Und mir ist es egal, ob es dir egal ist oder nicht. Du glaubst, dass ich es getan habe und darauf kommt es an. Nur möchtest du edelmütig sein. Möchtest dich als den treuen Gefährten sehen, der mit einem durch dick und dünn geht. Ich bitte um Verzeihung für meine Treue. Es handelt sich nicht um Treue, es handelt sich um Heuchelei. Ich will dir was sagen. Ich habe Calder nicht umgebracht. Es tut mir leid, dass er tot ist, aber das große Los war er nicht. Er hatte eine Menge gemeinsam, er und du. Was nur darauf hinausläuft, dass man mich nicht allein auf Männer loslassen darf. Kapiert? Kapiert. Dann geh jetzt bitte. Und öde jemand anderen an. Die Treppe nach unten war unerleuchtet und man stolperte, wenn auch nicht über seinen Schatten. Der Kokosläufer knisterte. Am anderen Ende der Halle fand ich Inspektor Gordon. Er kämpfte mit der Fernmeldetechnik. Hallo. Hallo. Hallo. Nicht so verhalten. Wieder dasselbe. Na, Telefon außer Betrieb? Ja. Vor einem Jahr war es genauso. Hallo. Hallo. Hallo. Es ist zwecklos. Die Leitung geht über den See. Hallo. Verschwende nur Zeit. Hier gab es mal einen Förster, der telefonieren wollte, als seine Frau in den Wehen lag. Bis er durchkam, bezog der Sohn die Universität. Ja, und was macht die junge Dame? Führt wohlgesetzte Reden. Na, möge sie so weitermachen. Sind Sie zufrieden mit sich? Wie kommen Sie auf die Idee, Gardner? Eine neue Karriere zeichnet sich ab, oder? In Futurologie. Sehr rückenstärkend. Na, Sie haben doch was vorausgesagt. Rufen Sie mir jetzt ins Gedächtnis. Sie haben gesagt, dass heute noch etwas passieren würde. Aber Sie haben auch gesagt, dabei würden wir nicht mitzählen. Judy und Sie und ich. Richtig. Ja, aber Himmel nochmal, jetzt zählen wir plötzlich doch mit. Und wie? Die Frage ist nur, als was? Ich begreife nicht. Sie sind ein Freund von Judy, oder? Ich kenne Sie von klein auf. Na schön. Zählen Sie dann jetzt als Freund oder als Polizist? Beides. Papalapap, um meinen Großvater zu zitieren. Sie müssen sich entscheiden. Ja, da gibt's nichts zu entscheiden. Ich bin vor allem, was es auch sei, wer es auch sei, Polizist. Hallo. Ja, das wäre dann also klar. War Calder im vorigen Jahr, als der Kesselflicker ermordet wurde, auch hier? Nein, war nicht. Er ist aber kein Fremder in der Gegend, soweit ich verstanden habe. Oh nein, er kommt seit frühester Jugend hierher. Ich würde sagen, er hat mehr Fische aus dem See geangelt als irgendein anderer im weiten Umkreis. Und was hat er sonst noch an Land gezogen? Ach, da spielte zum Beispiel vor 6, 7 Jahren mal was mit einer jungen Frau, einer etwas hysterischen Person, die 3 Meilen von hier in einem großen Haus lebte. Reich? Ganz schön. Sie hat ihre besten Jahre damit verbracht, einen schrecklichen alten Drachen von kranker Mutter zu pflegen, als sie dann starb. Ging alles an sie. Und Calder kam angeln? Ja. Und plünderte sie aus? Bis auf den letzten Penny. Es gab einen Skandal. Und was wurde aus ihr? Sie hat sich die Pulsadern aufgeschnitten. Mhm. Als sie aus dem Krankenhaus kam, hat sie das Haus verkauft und ist weggezogen. Wie ist Calder umgekommen? Er wurde erstochen. Und allem Anschein nach von jemandem, der entweder in Panik handelte oder in blinder Wut. Er hat mehrere Stichwunden. Er lag auf der Waffe. Und die war was? Eine von diesen langen, spitzen Nagelfeilen. Ein Instrument, das Judy besitzen könnte. Wenn sie eine solche Feile hatte, werden wir es herausbekommen. Judy war es nicht, Gordon. Hm. Ich habe gesagt, Judy war es nicht. Versuchen Sie, mich zu überzeugen oder sich? Ach, ist widerlich, das Ganze. Recht zu haben aus den falschen Gründen, das ist schon eine kümmerliche Befriedigung. Aber Unrecht zu haben aus den richtigen Gründen, ist das Letzte. Sind Sie durchgekommen, Mr. Gordon? Ich bin nicht durchgekommen, Doris, nein. Manchmal frage ich mich wirklich, warum man es überhaupt hat, das Ding. Weder Nutzen noch Zier. Wem sagen Sie das? Muss was beichten, Inspektor Gordon. Immer gut für die Seele. Charlie Morris hat sich vorhin einen an der Theke genehmigt. Sie kennen ihn, den Sohn vom Förster. Nicht? Netter Junge. War auf dem Weg nach Ballaroch zum Tanz mit seinem kleinen Wagen. Ich habe ihm gesagt, er soll die Polizei verständigen, dass es bei uns was gegeben hat und dass sie den Doktor mitbringen sollen. Sie sind ein Schatz, Doris. Geht's Miss Clark einigermaßen? Ja. Ja, hat jemand noch einen Wunsch? Ja, kann ich ein Zimmer haben? Schreiben Sie sich ins Buch ein. Nummer 12, der Schlüssel steckt. Danke, ja. Ich muss wieder zur Theke. Ziemlicher Betrieb heute da drüben. Captain Bevis mit allen seinen Arbeitern. Ne? Und Mr. Ketch wird auch gleich kommen. Der will auch noch was zu essen. Immer dasselbe, wenn es mal anfängt. Ja, ja, ja. Sie finden mich ja, wenn Sie was brauchen. Ganz richtig, ja. Ein Schatz. Schmeißt den Betrieb hier praktisch allein. Und wer ist Mr. Ketch, der noch was zu essen will? Ein mehr oder weniger permanenter Gast, ein gelehrter Naturfreund. Mit einem höchst ominösen Namen. Wieso? Na Gordon, dass Sie das nicht wissen. Ketch hieß doch der berühmte Henker im 18. Jahrhundert. Tatsächlich? Tja, ich glaube, ich muss mir jetzt mein Bewusstsein ein bisschen trüben. Aber nicht zu sehr, wenn ich bitten darf. Ich brauche später noch Ihre Aussage. Meinerseits werde ich mich noch einmal mit diesem Dreckstelefon beschäftigen. Ich stieg wieder Trepp auf und nahm Zimmer Nummer 12 in Besitz, indem ich es einmal im Kreis durchwanderte. Die Dunkelheit draußen wirkte flüssig und total und siegreich, als seien Mond und Sterne in nassem Teer versunken. Irgendwo stürzte sich eine Eule schreiend auf etwas Kleines, Hilfloses hinab. Ein lausiges Symbol, das sich selbst disqualifizierte. Zur Beschreibung des Charmes von Zimmer Nummer 12 hätte ein Stecknadelkopf genügt. Und dann wäre noch Platz gewesen für eins der kürzeren Opusse von Charles Dickens. Nummer 12 und das Eulengeheul schlugen sich mir auf die Seele. Göttliche Minerva, was ist so weise an etwas, das in der Dunkelheit durch die Gegend geistert und schreit? Das kann doch jeder. Nichts dabei. Nichts dabei. Also verließ ich Nummer 12 und geisterte den Gang entlang und klopfte an eine Tür. Darf ich reinkommen? Wenn du möchtest. Ich möchte. Kann ich was für dich tun? Danke, nein. Kleinigkeit zu essen? Ich habe keinen Hunger. Es tut mir leid, dass ich das alles zu dir gesagt habe. Ich fand dich relativ zurückhaltend. Im Übrigen habe ich eine gute Heilhaut. Zu gut vielleicht. Nein, das will ich auch wieder nicht sagen, nein. Warum hast du auf keinen meiner Briefe reagiert? Mit der Antwort bin ich noch nicht fertig. Ein Mädchen? Ja, aber die war nicht der Grund. Wie hieß sie? Shirley. Hast du sie geliebt? Nein, sie mich auch nicht. Zwei Menschen, die beide mithilfe des anderen etwas auszustreichen versuchten. Was hast du auszustreichen versucht? Dich vielleicht? Das ist ziemlich unfair ihr gegenüber, nicht? Vermutlich. Hast du eine Zigarette? Eine Eule? Kreuzchen, glaube ich. Hast du dich von mir bedroht gefühlt? Nicht von dir persönlich. Könntest du das ein bisschen näher erklären? Tja, das ist schwierig. Versuch's doch. Es sieht doch so aus, als seien wir alle von bestimmten Kräften bewegt, nein? Mhm. Ja. Ich habe dich zum Beispiel mal ein gut katholisches Mädchen genannt. Das war zwar scherzhaft gemeint, aber ich glaube, es stimmt. Mit allem, was es bedeutet. Redest du von Ehe? Anders sah ich dich nicht recht sesshaft werden. Und du deinerseits glaubst nicht an Ehe? Oft denke ich, und das zuweilen ernsthaft, dass ich überhaupt an nichts wirklich glaube. Aber es kommt auch vor, dass etwas passiert, was mir klar macht, dass es, ob ich will oder nicht, Dinge gibt, an die ich glaube. Und die Ehe gehört nicht dazu. Komme nicht dahinter. ob ich einen unmöglich hohen Begriff oder eine zu abgrundtiefe Meinung von der Ehe habe. Wir hätten ja wenigstens mal drüber reden können. Davor habe ich mich wahrscheinlich gefürchtet. Ich hatte keine guten Argumente gegen dich. Du bist ja auch jemand, für den ziemlich viel spricht. Hat dir Calder Heiratsabsichten unterbreitet? Ja. Und du hast aufmerksam gelauscht. Was lässt dich das vermuten? Du kennst doch den Spruch. Mit ihren Liebhabern sind Frauen wählerisch, aber heiraten tun sie jeden. Den Satz habe ich ja in sein Gegenteil verkehrt. Deine Wohnungsgenossin Celia vermutete, er sei hinter deinem Geld her gewesen. Das war richtig vermutet. Hast du ihn gern gehabt? Auf eine etwas unbeteiligte Weise, ja. Deswegen verstehe ich auch dich und Shirley. Und wie geht es weiter? Ich weiß es nicht. Aber so oder so muss es ehrlich sein und spontan. Ich bleibe in der Gegend, wenn es dir recht ist. Ist mir recht. Ich ging wieder hinunter in den Salon, der von einem sterbenden Kaminfeuer rötlich beflackert war. Glocken schienen zu läuten. Aber ich hätte nicht sagen können, ob in oder außerhalb meines Kopfs. Dann kam ein Mann hereinspaziert. Ein großer Mann, ein mächtiger Mann. Satt und glatthäutig. Drahtig gelocktes Haar. Schnurrbart, geschnitten wie eine Schlosshecke. Ach. Hat das gesamte Personal frei heute Abend, oder wie? Bitte? Alles, was hier kreucht und fleucht, ist zurzeit im polizeilichen Sondereinsatz tätig. Pardon? Es hat sich etwas abgespielt. Was hat sich abgespielt? Das muss Inspektor Gordon näher klassifizieren, wenn er wieder auftaucht. Ach, Gordon, ist der hier? Irgendwo in der Halle kämpft einen verlorenen Kampf gegen das Telefon. Spielt das verfluchte Ding mal wieder verrückt? Spielt das je normal? Naja. Es hat seine hellen Momente. Die Abstände werden größer und größer. Das Peinliche ist, dass das Kabel über den See geht und sich auf diese Weise mehr oder weniger der Reparatur entzieht. Das kann aber mal unangenehm werden, wenn man so weit abliegt wie hier. Ja, genau, was ich dauernd an die Behörde schreibe. Aber passieren wird erst was, wenn mal was passiert ist, wie? Wem sagen Sie das? Außerdem ist schon was passiert. Ah ja? Ja, mir. Das nichts Welterschütterndes, aber naja, es hätte übel ausgehen können, sehr übel. Aha. Was war denn? Ja, vor ungefähr einem Jahr. Das ist ja äußerst merkwürdig. Das war genau vor einem Jahr. An dem Tag... An dem der Kesselflicker ermordet wurde. Ja, richtig. Davon wissen Sie? Das gehört doch zur heimischen Folklore. Ja, ganz recht. Naja, und an dem Morgen, da war ich auf Jagd gegangen. Ach, kennen Sie unsere Gegend? Überhaupt nicht. Das ist ein schönes Land. Wunderschön. Aber jedenfalls, eine Meile südlich von hier ist das Gelände ziemlich mühsam, voller bemooster Felsplatten. Ich bin ausgerutscht und mit dem Fuß in einer Spalte hängen geblieben. Das war verdammt schmerzhaft natürlich. Mhm. Aber trotzdem, ich habe mich nicht allzu sehr darum gekümmert, bis zum Nachmittag. Und, naja, da war der Knöchel inzwischen dick wie ein Ballon. Ich konnte nur noch am Stock humpeln und schließlich überhaupt nicht mehr. Und dann wollte ich den Doktor anrufen. Und kam nicht durch. Das Ding gab nichts von sich. Kein Fluchen half. Am nächsten Tag dasselbe. Naja, ich musste schließlich einen von meinen Leuten mit dem Jeep losschicken. Die Schmerzen waren einfach höllisch. Und als der alte Ferguson, unser Quacksalber, dann kam, da stellte sich raus, dass der Knöchel gebrochen war. Von Anfang an. Ja, an manchen Tagen steht man besser gar nicht erst auf. Eine tiefe philosophische Erkenntnis, Gardner. Ah, Gordon. Wie geht's Ihnen, Captain Bevis? Passabel, Gordon, passabel. Und was höre ich da? Hier hat sich etwas abgespielt? Etwas sehr Unerfreuliches, leider. Ja. Im Augenblick habe ich die Sache in meine bewährten Hände genommen, aber das Protokoll verlangt rascheste Benachrichtigung der örtlichen Polizei, woran mich das Telefon hindert. Tja, haben Sie umso mehr Glück, Wester, dass Sie mich hier aufgabeln. Wir sind heute mit der Arbeit am Windbruch fertig geworden. Ich habe meine Leute auf eine Runde hierher eingeladen. Ich kann gleich jemand losschicken. Danke, es hat sich inzwischen erledigt. Feiert Elsbeth MacDonald auch mit Ihnen? Elsbeth? Die hat doch nichts mit unserer Arbeit am Wald zu tun. Ich dachte, ihren Namen in die Rinden zu schneiden, ist die beliebteste Freizeitbeschäftigung der dörflichen Jugend. Glänzenkorn, ja. Sie sind ein Witzbold erster Güte. Aber was Ihre Geschichte hier betrifft, verfügen Sie über mich. Ich kann sogar mit rudimentären medizinischen Kenntnissen aufwarten. Ein Arzt ist nur noch aus reinen Formengründen gefragt. Aber so böse? Könnte nicht böser sein für Calder. Außer es gibt ein künftiges Leben. Calder, der Drecksaffe? Was ist ihm denn passiert? Bella Roch, dann telefonieren und so weiter. Na, höchstens noch anderthalb Stunden. Hat ihn jemand zu Kleinholz gemacht? Um Mitternacht müssten sie da sein, die Polizei und der Arzt. Mhm. 1-0 für Sie, Gordon. Aber ich habe eine Jägernase. Und wenn jemand Calder abgemurkst hat, dann ist auf jeden Fall irgendwo eine junge Weiblichkeit im Spiel, wetten? Korrekt. Oh, Verzeihung, das war dumm von mir. Naja, ich muss zurück zu meinen Jungs. Und verzeihen Sie meine Ungeschicklichkeit. Ich bin ein Elefant im Porzellanladen. Ja, also dann. Bis später. Mhm. Und das war? Captain Siegfried Bevis von Derek Lodge. Siegfried? Sein Vater war Wagnerianer. Er spielte Cello, glaube ich. Und was spielt Siegfried? Den Herrn des Herrenhauses. Gut. Sehr populär und sehr großzügig, wenn er das Geld dazu hat. Sieht nicht aus, als müsste er sich viel vom Mund absparen. Oh, die Familie war sehr wohlhabend, aber die Erbschaftssteuer hat wohl ein ziemliches Loch gerissen. Ich sag's ja, die armen Reichen. Bevis. Der Name ist mir doch nicht unbekannt. Bevis. Man hat ihn seinerzeit als einen der größten Athleten des Jahrhunderts bezeichnet. Olympisches Gold. 1952 oder in der Gegend. Richtig. Fünfkampf oder Zehnkampf. Das ist er. Ich muss dran denken und nett zu ihm sein, damit er nicht einen seiner Baumstämme gegen mich schwingt. Inspektor Gordon. Ja, Doris? Das Telefon geht wieder. Gordon enteilte im Dreisprung zu seiner wiederhergestellten Außenverbindung. Und ich saß da und starrte ins weiter sterbende Feuer. Von der Bar herüber hörte man Bevis Leute lärmen. Einer von ihnen sang ein Endloslied aus feuchter Kehle. Ein Stückchen Glut löste sich. Ich blätterte in Zeitschriften, die herumlagen. Ein Topmodell streckte mir seinen unterlebenskleinen Po hin. Eine Autorin bekannter Romane erläuterte mir hysterisch strahlend die Anfertigung einer Seidenbörse aus einem Schweinsohr. Ein Professor prophezeite im Vollbewusstsein seines Rechthabens die Totalabwesenheit von Sauerstoff in der Luft in 50 Jahren. Ich bin Ihnen, Professor, dachte ich, voraus. Dieselbe ist bei mir, hier, bereits eingetreten. Dann plötzlich wurde mir die Anwesenheit eines kleinen Mannes bewusst. Eines freundlichen Kahlkopfs, plump wie Buddha, nur besser gekleidet. Fabelhafte Nacht, wirklich. Ich muss mich auf Ihre Aussage verlassen. Fabelhaft für meine Zwecke, meine ich. Warum? Sind Sie Jack the Ripper? Ich hasse Catch. Ja, Doris war unruhig wegen ihrer Fütterung. Ich habe mich schon bei ihr zurückgemeldet. Sind Sie aus London? Ja. Was macht die teure Stadt? Weiter und weiter. Ich habe 7 Jahre in London gelebt. Jede Minute war mir zuwider. Ich war draußen, um Dachse zu beobachten. Welche gesehen? Nicht wirklich. Aber einen Bau habe ich entdeckt. 2 Meilen den See entlang. Kennen Sie Craig's Point? Ich kenne nicht mal Craig. Oh. Haben Sie Koma? Höre ich mich so an? Eigentlich ja. Na, dann wird's schon stimmen. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Ich glaube kaum. Falls Sie Geld brauchen oder etwas derartiges, meine ich. Nichts derartiges. Ich kann es nicht ertragen, Menschen leiden zu sehen. Es tut mir körperlich weh. Ich weiß nicht, ob das für ein weiches Herz spricht oder für eine weiche Birne. Es spricht dafür, dass Sie wissen, was Kummer ist. Oh ja, das stimmt. Das stimmt. Komisch gespannte Atmosphäre heute Abend im Hotel. Ja, finden Sie? Oh ja, ja. Ich bin unheimlich empfänglich für Atmosphäre. Sind Sie? Wir sind es im Grund, glaube ich, alle. Wir erlauben es uns nur nicht. Und warum nicht? Das moderne Leben. der Druck, vermute ich. Wir vergewaltigen unsere instinktiven Reaktionen zugunsten der Berechneten. Aber das Thema ist sozusagen mein Steckenpferd. Wie gesagt, ich habe jahrelang in London gelebt. Ja. Ich war Finanzberater. Ich bin zu Geld gekommen. Ich und andere durch mich. Zu etwas anderem bin ich nicht gekommen. Sind Sie verheiratet? Nein. Dazu bin ich auch nicht gekommen. All die gewöhnlichen, menschlichen, normalen, simplen Dinge, die sind an mir vorbeigegangen. Sind Sie verheiratet? Nein, das ist aus anderen Gründen an mir vorbeigegangen. Als ich schließlich alles an den Nagel gehängt hatte, beschloss ich, zu den elementaren Prinzipien zurückzukehren. Zurück zur Natur. Es war seltsam zunächst. Bestürzend direkt, wie der Geschmackssinn wiederkam. Ich meine im physischen Sinn. Wie die Reaktionen schneller wurden. Wie der Geruchssinn sich entwickelte. Der Sinn für Atmosphäre. Oh ja, ja, ja. Das vor allem. Sie haben doch sicher auch schon Hunde heulen hören vor einem Todesfall. Ihr Essen ist fertig, Mr. Ketch. Komme, Doris, komme. Er trudelte ab und ich blieb wieder allein, mit dem Gesinge aus der Bar und dem Gelächter und Gelärme. Es war schon ein ganzes Stück über 11 hinaus. Und das erinnerte mich an einen Freund, der an einem Märzabend in einem Highland Hotel fragte, wann die Bar schließe, und zur Antwort bekam, im Oktober. Dann kam Doris angeflattert, die Florence Nightingale der Vollpensionäre. Wollen Sie wirklich nichts essen, Mr. Gardiner? Wirklich nicht. Vielen Dank, Doris. Die garnierte Kalbsleber ist sehr gut. Davon bin ich überzeugt. Der Schinken in Burgundersoße auch. Ich habe einfach keinen Hunger. Ach, niemand scheint heute Abend essen zu wollen. Tja, die Atmosphäre ist vielleicht nicht unbedingt appetitanregend. Naja, vielleicht nicht. Aber ich sage immer, gerade in solchen Zeiten muss man sich stärken. Ich könnte Ihnen ja ein paar Lammkotelettchen grillen. Hm? Doris, wollen Sie es schriftlich? Ich möchte nichts essen. Und wie steht's mit Miss Clark? Hat jemand Sie gefragt? Was gefragt? Ob sie etwas zu essen will. Ich. Und sie will nichts. In Ihrem Fall kann ich es ja verstehen. Wollen Sie damit sagen, Doris? Nein, bestimmt nicht. Ich stelle mir nur vor, dass man nicht viel hineinbringt auf so ein Schreckchen. Mochten Sie Peter Corle? Ich habe nie viel darüber nachgedacht. Ja, wie fanden Sie ihn? Er war ein schöner Mann. Wenn man Sie hört, klingt das beinahe kriminell. Ja, sehen Sie, es gibt eben doch sowas wie den Generationsunterschied, ne? Wenn ich jünger gewesen wäre. Hätte ihn vielleicht eher eingeleuchtet. Jünger und dümmer. Was mochten Sie nicht an ihm? Och, der hat doch immer nur an sich selbst gedacht. Hier in der Nähe am See hat eine Dame gelebt, die... Ja, ich habe davon gehört, ja. Naja, das spricht doch für sich selbst, oder nicht? Ja, vermutlich. War immer sehr nett zu mir, aber für koscher habe ich ihn nicht gehalten. Da wären wir ja wieder beim Essen. Und sie ging ab in ihr Reich, die Küche, und zu ihrem Universalheilmittel, dem Essen. Schließlich erschien wieder Freund Ketch auf leisesten Sohlen. Selbst wenn ich ein Dachs gewesen wäre, hätte ich ihn nicht gehört. Aber wenn ich ein Dachs gewesen wäre, hätte er mich auch nicht gefragt, was er mich entschuldigend fragte. Stört es Sie, wenn ich etwas Klavier spiele? Wie viele Finger benutzen Sie? Keine Angst. Ich bin relativ fortgeschritten. Dann nur zu. Vielleicht finden Sie es sogar beruhigend. Nichts ist unmöglich. Ich habe es sogar geschafft, dass ein Klavierstimmer geholt wurde. Ja. Mann, hören Sie auf! Ist etwas? Ich kann illustrative Musik nicht leiden. Ich auch nicht, Mr. Ketch. Oh. Sie sind Inspektor Gordon. Was hat Sie veranlasst, ausgerechnet dieses Stück zu spielen, Mr. Ketch? Ich verstehe nicht. Das ist eine Chopin-Sonate. Ich liebe Chopin. Ich bin ein musikalischer Analphabet, aber irgendwie bringe ich dieses Stück mit Begräbnissen in Verbindung. Ja, man spielt es manchmal. Und warum spielen Sie es ausgerechnet heute Nacht? Ich verstehe immer noch nicht. Oh. Also ist es wieder passiert. Ich wusste es ja. Ich habe noch darauf aufmerksam gemacht. Wenn man erst einmal getötet hat, habe ich gesagt, ist es so leicht, es wieder zu tun. Zu wem haben Sie das gesagt? Na? Zu jemand, der jemand anderen getötet hat? Zu jemand, der einen Kesselflicker getötet hat. Sagen Sie mir, zu wem Sie das gesagt haben, Mr. Ketch. Nein. Es ist Ihre Pflicht, es mir zu sagen. Ich bin Polizeibeamter. Ich weiß. Das ist ja der Grund, warum ich es Ihnen nicht sagen kann. Eine Stunde später war nichts vorangekommen, außer der Uhr. Diese um 60 Minuten. Gordon hatte sich zur Anwendung des ersten Grades entschlossen. Doch der kleine Mann Ketch war unerschüttert geblieben. Ziemlich heroisch, das musste man ihm lassen. Aber jetzt schaltete der Inspektor in den zweiten Grad. Mr. Ketch, sind Sie sich über die möglichen Folgen Ihrer Weigerung im Klaren? Oh ja, ganz und gar. Sie bringen sich damit, gelinde gesagt, in eine heikle Situation. Sie verstehen nicht. Ich verstehe immerhin so viel, dass Sie sich zumindest theoretisch der Beihilfe an einem Mord schuldig machen, wenn Sie diese Haltung nicht aufgeben. Sehen Sie, Inspektor, es ist eine Frage des Prinzips. Das Gesetz hat auch sein Prinzip. Oh ja, bestimmt. Aber ich bin nicht sicher, ob... Ob was, Mr. Ketch? Ob wir von der gleichen Sache sprechen. Das ist ein fantastisches Spiel. Zu wie viel kann man es denn spielen? Ich glaube nicht, dass es ein Spiel ist, Mr. Gardner. Na, was denn sonst, verdammt nochmal? Mr. Ketch, ich habe ja viel Geduld. Geduld gehört ja auch zu Ihrem Handwerkszeug. Zufälligerweise ja, aber nicht notwendigerweise. Nein, nein, bitte keine Fehleinschätzung. Sie versuchen mir beizubringen, dass Sie mich jederzeit unter Druck setzen können. Ach was, ich versuche nur nicht wütend zu werden. Das Gesetz ist naiv, was Mord angeht, nicht wahr? Nein. Oh doch. Wir sind durchaus nicht alle gleich, nicht alle gleich viel wert. Das Gesetz aber tut so, als ob. Wenn der vortrefflichste Mensch in der Welt dem mindesten Schurken den Garaus machen würde, Sie würden keinen Moment die respektiven Meriten beziehungsweise Nicht-Meriten in Anrechnung bringen. Nein. Aber genau das sollten Sie, verstehen Sie? Der Mann, der den großen Tyrannen tötet, wird als Held gefeiert. Aber es gibt auch kleine Tyrannen. Das ist alles eine Frage des Maßstabs. Es gibt auch kleine Narren. Alle sind so blind, wirklich blind. Es war einmal eine Zeit, da konnte man nachts aus dem Hotel treten und mit Sicherheit eine Schleiereule sehen. Wunderschöne, große weiße Geschöpfe, die lautlos wie Geister durch die Dunkelheit glitten. Ausgerottet. Wovon reden Sie eigentlich zum Teufel? Chemie. Damit haben sie ganze Gattungen von Säugetieren und Vögeln und Fischen vernichtet. Rings um die ganze Welt vergiften sie Flüsse, Meere, Luft und Erde. Das ist eine schlimmere Art von Mord als irgendetwas, was hier passiert ist. Nein, Sie müssen den Wert des Opfers in Anschlag bringen. Willie John McPhee. Willie John McPhee war ein Lügner, ein Säufer, ein Mann, der seine Frau geprügelt hat. Für niemanden ein Verlust. Und Calder? Ach, er ist es. Calder. Ja, er ist es. Na, der hat noch weniger getaugt als McPhee. Hören Sie, Ketch. Den philosophischen Teil überlasse ich dem Inspektor und Ihnen. Mein Interesse ist rein praktischer Natur. Weil es mir gegen den Strich geht, wenn jemand zum Sündenbock für einen Mord gemacht wird, den er gar nicht begangen hat. Wovon sprechen Sie? Von dem Mädchen, das in Calders Begleitung hierher gekommen ist. Miss Clark? Miss Clark. Aber vielleicht war sie es. Nein, sie war es nicht. Ganz abgesehen davon, dass der Inspektor und Sie wohl auch den heutigen Mord nicht nur als Folge, sondern als fast zwangsläufige Folge des vorherigen anzusehen scheinen. Post hoc ergo pop de hoc. Oh nein, die zeitliche Aufeinanderfolge von zwei Ereignissen bedeutet noch keinen ursächlichen Zusammenhang. Zu solchem Denken neige ich nicht. Vielleicht neigen Sie überhaupt nicht sehr zum Denken. Mr. Gordons Situation ist klar, er ist Kriminalinspektor. Für ihn kann es nur das Prinzip des Gesetzes geben. Und für mich nur das meine. Und das habe ich Ihnen ja erklärt. Ja, zu welchem offenbar gehört, jemand Unschuldigen für jemand Schuldigen leiden zu lassen? Das ist ein Umstand, den ich noch einmal überprüfen muss. Das möchte ich Ihnen auch verdammt geraten haben. Ich lasse mich nicht herumkommandieren, Mr. Gardner. Kann ich jetzt gehen, Inspektor? Ja, aber bitte nicht zu weit. Ich laufe Ihnen nicht weg. Keine Sorge. Gordon, geben Sie mir eine offene Antwort auf eine offene Frage. Soweit es mir möglich ist. Was wollen Sie jetzt tun? Nichts. Warum das? Naja, zunächst schon mal, ich befinde mich hier auf fremdem Territorium. Ja, und? Ich bin nicht voll handlungsfähig. Ist das der einzige Grund? Nein. Um ehrlich zu sein, ich bin genauso verwirrt wie Mr. Ketch. Mein Gefühl sagt mir, Judy Clark ist gar nicht fähig, etwas derartiges Eben. Zu tun. Aber die Logik der Ereignisse, der ganze Tatbestand, deuten in die entgegengesetzte Richtung. So. Sie müssen der Möglichkeit ins Auge sehen. Welcher? Dass sie verhaftet wird. Das würden Sie geschehen lassen? Ich könnte es kaum verhindern. Und hätten auch gar nicht die Ambition, wie? Das spielt hier keine Rolle. Oh doch, dann wären Sie nämlich aus dem Schneider, könnten Ihre Hände in Unschuld waschen. Pontius Pilatus Gordon. Verzeihung. Bitte, bitte. Nicht, dass die Bemerkung sehr tiefschürfend wäre, aber sie lässt zumindest darauf schließen, dass Sie die Bibel kennen. Und damit hatte ich abermals den Salon für mich. Ich belebte mit einem Holzschatt das Feuer, das mich anzischte und fauchte wie eine Hexe und dann zu lodern begann wie eine solche und schwarze Schatten tanzen ließ. Während draußen ein plötzlicher kleiner Regenguss mit nassen Katzentatzen die Scheiben abwärts lief. Ich hörte ihn nicht hereinkommen, auch ihn nicht, trotz seiner 1,98 und seiner mindestens Kilo und etwas. Den Mann, der auf väterlichen Wunsch Siegfried hieß, Captain Siegfried Bevis. Störe ich? Sehen Sie sich um. Wüsste nicht, wen, bei was? Tatsache ist, ich bin auf der Flucht. Ah ja? Wovor? Vor meinen verflixten Kerlen da in der Bar. Mein Gott, was die runterspülen, wenn die mal dran sind. Das ist beängstigend. Sie sehen aber nicht aus, als ob Ihnen leicht etwas Angst machen würde. Ich bin kein Trinker. Ich war es nie. Ja. Man ist nicht Schnäpschen, Gurgler und Olympiathlet zugleich, wie? Eben. Vermissen Sie das nun alles sehr eigentlich, die Armee und den Ruhm? Ach, da ist nicht viel zu vermissen. Meine Armeekarriere war völlig unbedeutend. Ich habe mich angestrengt natürlich. Speziallehrgänge, Fallschirmjägertraining. Aber Sie waren zu wertvoll als Athlet. Ja, so ungefähr. Ziemlich lähmend. Haben Sie Willie John McPhee gekannt? Ich bin ja schließlich hier aufgewachsen, mein Bester. Ah ja, richtig. Und ich habe Ihnen doch schon erzählt von meinem Missgeschick, dem Knöchelbruch, an dem Tag, an dem er abgeschlachtet wurde. Wörtlich sozusagen, oder wie? Ja, schon. War ein ziemlich unerfreulicher Typ, höre ich. McPhee? Ja, ziemlich. Unberechenbar, verschlagen. Aber ein erstklassiger Dudelsackpfeifer. Haben Sie ihn gut gekannt? Ja und nein. Wieso? In meiner Jugendzeit hat er sich ständig bei uns herumgetrieben. Aus irgendwelchen Gründen hatte mein Vater einen Narren an ihm gefressen. Naja, und nach dem Tod meines Vaters, da habe ich ihn mir etwas vom Leib gehalten. Mhm. Hatten Sie einen Zusammenstoß mit ihm, oder? Ja, einmal ja. Aber das war was anderes. Ah. Ich kam dazu, als er seine Frau misshandelte. Sie lag auf dem Boden, er trat mit seinen schweren Stiefeln auf sie ein. Naja, sowas kann man ja einfach nicht mit ansehen. Ja, was haben Sie gemacht? Ich habe ihn am Kragen gepackt und in den See geworfen. Aber was interessiert Sie McPhee? Sein Name tauchte in einem etwas seltsamen Gespräch auf, das ich vorhin mit Mr. Ketch führte. Merkwürdiger kleiner Knirsch. Ja. Er bildet sich offenbar ein, zu wissen, wer McPhee umgebracht hat. Donnerwetter. Aber um nichts in der Welt ist er bereit, den Namen preiszugeben, sagt er. Aber das ist doch seine verdammte Pflicht und Schuldigkeit. Das Argument wurde ihm nicht vorenthalten. Das rührt ihn nicht? Nein. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Alles, was mal gezählt hat, futsch. Anstand, Gesetzesfurcht, Vernunft. Die ganze Menschheit ist verrückt geworden. Wie ist Caller eigentlich umgekommen? Er wurde erstochen. Von dem Mädchen? Sie sagt nein. Wenn sie es nicht getan hat, dann gebührt ihr eine Medaille. Finden Sie? Ein absolut unausstehlicher Widerling. Eingebildet bis dorthin aus. Mit einer Visage wie... Ich lasse offenbar niemanden ein gutes Haar heute Abend. Ja, ich glaube, ich stürze mich mal wieder ins Getümmel. Haben Sie Lust, einen mitzuheben? Nein. Vielen Dank, ich habe noch einen gestrigen Kater zu pflegen. Ja, das steht mir wahrscheinlich für morgen bevor. Tja, dann... Gute Nacht. Gute Nacht. Sie kamen, wie von Gordon Kopf hochgerechnet, um Mitternacht. Scheinwerferlicht brach durch die Scheiben. Und der Salon schien kurz aufzuspringen, um sich gleich wieder zu setzen. Wagentüren schlugen auf und zu. Schritte knirschten auf Kies. Gesprächsfetzen in beamteter Stimmlage. Jemand lachte. Dann kamen sie mit Gordon herein, drei an der Zahl. Aber nur einer fiel auf, der Mann vorneweg, wo er sein Leben lang zu finden sein würde. Er hatte ein zeitgenössisches Ausführungsgesicht, dem anzusehen war, dass er durchaus zu unterscheiden vermochte zwischen den zwei möglichen Antworten auf jede Frage, der falschen und der seinen. Er war zackig gekleidet und wirkte insgesamt sehr physisch. Er wäre sehr gut besetzt gewesen mit Steve McQueen. Sergeant Grand Kriminalpolizei, Mr. Steve Gardner. Angenehm. Ja, dann, Sir, darf ich Sie bitten, uns ins Bild zu setzen? Schön, nehmen wir es wörtlich. Folgen Sie mir nach oben. Wir zogen nach oben. Die Leuchten im Gang glichen trüben, müden Fischaugen. Ein Duft von Staub hing in der Luft. Ich wartete vor dem Zimmer, in welchem Calder lag. Als sie wieder erschienen, trugen sie gesetzte Gesichter. Bis auf einen Nachwuchskonstabler, der grün aussah. Doch das mag ein Spiel des Lichts gewesen sein. Und weiter ging's zum Zimmer von Judy Clark. Doris war bei ihr, enthuschte aber, als der Trupp einzog. Ich bin Sergeant Grant, Miss Clark. Sie werden uns behilflich sein können bei unserer Untersuchung über die Ermordung von Mr. Calder, nehme ich an. Willst du nicht auf deinen Anwalt warten, Judy? Bitte, Steve. Es ist schon sehr spät und ich kann mir denken, dass die Erlebnisse des Abends Sie mitgenommen haben. Trotzdem... Schon gut, ich würde das Ganze auch gern hinter mich bringen. Umso besser. Kann Mr. Gardner hier bleiben? Inspektor? Na, wenn Sie einverstanden sind, ich habe nichts dagegen. Dankeschön. Gut. Also, Miss Clark, ich muss Sie zunächst darauf aufmerksam machen, dass alles, was Sie sagen, zu Protokoll genommen wird und vor Gericht gegen Sie benutzt werden kann. Das ist ja verrückt. Ich hätte nie gedacht, dass es diesen Spruch tatsächlich gibt. Nehmen Sie auf, McIndo. Alles bereit, Sergeant. Wann kamen Sie hierher, Miss Clark? Vor einer Woche, am 22. genau. Allein, ich wollte mir in Ruhe gewisse Dinge durch den Kopf gehen lassen. In Zusammenhang mit Mr. Calder? Ja. Wann kam er hierher? Am Tag darauf. Sie hatten ihn dazu aufgefordert? Ganz im Gegenteil. Welcher Art war die Beziehung zwischen Ihnen und dem Toten? Beendet. Ist das alles nötig? Leider ja. Sie sagten beendet, Miss Clark. Ja, es war eine flüchtige Affäre gewesen, jedenfalls in meinen Augen, und ich hatte keinen Grund anzunehmen, dass Mr. Calder es anders gesehen hatte. Aber das war der Fall. Zumindest tat er so. Er sagte, er wolle mich heiraten. Was Sie nicht wollten? Nein, er war aufmerksam und amüsant und, naja, genau, was ich brauchte während der letzten Monate, aber nicht mehr. Vielleicht habe ich ihn schlecht behandelt, wenn, dann ist es zu spät, sich Vorwürfe darüber zu machen. Spreche ich zu schnell? Nein, nein. Sie waren aber eine Woche zusammen hier. Ja, und die ganze Zeit über habe ich versucht, ihm den Sachverhalt klarzumachen, aber er wollte nicht hören. Er zog sämtliche Register, einschließlich unerfreulicher, und langsam wurde ich hysterisch. Ich habe kein Geschick, eine Beziehung abzubrechen, fürchte ich. Jedenfalls heute... Ja, heute? Heute war ein unguter Tag. Wir fuhren mit einem Boot auf den See hinaus. Er redete und redete und redete auf mich ein, bis ich ihn zu guter Letzt anschrie. Als wir dann zum Hotel zurückkamen, war unerwartet Mr. Gardner eingetroffen. Das hat mich vollends aus der Fassung gebracht. Geht doch nichts über den richtigen Moment. Nichts. Weiter, Miss Clark. Dann habe ich mit Mr. Calder zu Abend gegessen und bin anschließend auf mein Zimmer gegangen. Ich hatte verrückte Kopfschmerzen, alles hing mir zum Hals heraus. Und plötzlich stand Peter, Mr. Calder, im Zimmer. Er hatte nicht einmal angeklopft. Er war wie von Sinnen. Er beschimpfte mich, er brüllte. Ich versuchte alles, um ihn zur Vernunft zu bringen, aber ohne Erfolg. Ich wusste nicht mehr aus noch einer, vergaß ich so weit, dass er mich ins Gesicht schlug. Was taten Sie darauf? Ich sagte ihm, was ich von ihm hielt, und das in ziemlich unmissverständlichen Worten. Er schlug mich wieder und ich trat ihn. Sie traten ihn? Was blieb mir denn anderes übrig? Ja, vielleicht. Was geschah daraufhin? Dann hatte ich nur noch ein Bedürfnis raus, frische Luft. Unten wollte ich nicht durch die Halle zur Haupttür gehen. Warum nicht? Weil ich geheult hatte und furchtbar aussah und weil ich Steve, Mr. Gardner, nicht nochmal begegnen wollte. Ich war bedient für den Abend. Das heißt, Sie ging zur Hintertür hinaus? Ja, sie stand offen und... Sind Sie sicher, dass sie offen stand? Ja, irgendwo im Gang unten zog es schrecklich und als ich hinkam, dachte ich, naja, aha, die Tür. Die offen stand? Sperrangelweit. Als ich hinausging, machte ich sie hinter mir zu. Ja, und dann lief ich ungefähr eine Stunde draußen herum und versuchte, meine Kopfschmerzen loszuwerden und ging dann schließlich wieder ins Hotel zurück. Wieder durch die Hintertür? Ja. Haben Sie sie dann von innen zugesperrt? Nein. Weiter. Was machten Sie dann? Ich ging dann hinauf auf mein Zimmer. Ich versuchte eine Weile zu lesen, beschloss dann, mich hinzulegen und dann hörte ich ein Geräusch im Korridor. Was für ein Geräusch? Ich weiß auch nicht recht, eine Art schweres Schlurfen. Ich stand auf, um nachzusehen, da kam Peter zur Tür reingetorkelt. Er hielt die Hände irgendwie an die Brust gepresst und schien etwas sagen zu wollen, aber in dem Moment fiel er vornüber. Sie haben ihn gar nicht berührt? Nein. Auch gar nicht nachgesehen, was ihm fehlte? Nein, ich habe nur geschrien. Sie wissen also nicht, womit Mr. Calder getötet wurde? Das kam mir eigentlich gar nicht in den Sinn, mich danach zu fragen. Er ist erstochen worden. Mit einer Nagelfeile. Einer sehr langen, sehr spitzen Nagelfeile. Haben Sie dazu etwas zu bemerken, Miss Clark? Vielleicht ist es meine Feile. Aha. Und wie könnte Ihre Feile als Mordwaffe benutzt worden sein? Keine Ahnung. Vielleicht hatte Peter sie sich ausgeliehen, ohne mich zu fragen. Vielleicht hatte er seine verlegt. Erinnern Sie sich daran, wie Inspektor Gordon und Mr. Gardner auf Ihre Schreie in Ihr Zimmer gestürzt kamen? Ja. Erinnern Sie sich auch daran, was Sie in dem Moment sagten? Das weiß ich nicht mehr so genau, nein. Ist das richtig, dass Sie sagten, das habe ich nicht gewollt? Wohl sowas Ähnliches, ja. Was genau meinten Sie mit diesen Worten? Mein Schreien, ich schämte mich einfach, dass ich durchgedreht hatte, aber ich hatte mich so erschrocken und dann eben den Kopf verloren und... Sie glauben mir nicht, nicht wahr? Haben Sie noch etwas zu sagen, Miss Clark? Nur, dass Sie sich irren. Irren? Wenn Sie denken, dass ich ihn umgebracht habe. Ich werde Ihnen morgen Ihre Aussage zur Unterschrift vorlegen. Inzwischen... Sie finden mich hier, wenn Sie mich suchen. Danke. Gute Nacht, Miss Clark. Sie zogen ab, im Gänsemarsch und stummem Triumph. Das heißt, Gordon ausgenommen, der sah müde aus und geschlagen. Er ging als Letzter und ließ mich mit Judy allein. Ich sitze ganz schön in der Patsche. So dürfte die Lage amtlicherseits beurteilt werden. Und wie beurteilst du sie? Das brauchst du mir nicht zu fragen. Vielleicht frage ich zwecks Rückenstärkung. Unlimitiert zugesichert. Dieser Kriminale ist wirklich zum Fürchten. Ja, das ist ein eiskalter. Der riecht nach Ehrgeiz wie andere nach Desodoriermitteln. Oh, was Peter mir alles in den Kopf geworfen hat, ich kam mir so richtig dreckig und billig vor. Du hast ihm sein Image verdorben. Wann fährst du nach London zurück? London? Wo liegt denn das? Ich mag dich, Steve. Das ist fein. Denn ich selbst mag mich nicht allzu sehr. Ich bin wahnsinnig müde. Das ist kein Wunder. Tod und Unglück und ich habe nur den einen Wunsch zu schlafen. Habe ich so eine dicke Haut, oder was? Nee, das ist völlig natürlich. Du, dann tu es aber auch gleich. Und ich verlasse dich. Ja. Bis morgen. Ich suchte mein frostiges Zimmer auf, das vor Urzeiten die große Entscheidungsschlacht gegen modernen Komfort ein für allemal gewonnen hatte. Dann fiel ich in einen unruhigen Schlaf, aus dem mich irgendwann eine Flüsterstimme weckte. Steve. Steve. Steve, wach auf, bitte. Steve. Judy, was ist denn? Im Zimmer neben mir, der komische kleine Mann. Ja. Du weißt schon, der Forscher. Catch? Ja, ich glaube, er ist krank oder sowas. Wieso denn? Ach, ich höre ihn immer hin und her laufen, stöhnen und jammern. Ah, Mensch, wie viele Sterne hat diese verfluchte Absteiger eigentlich im Reiseführer? Bitte, ich glaube, du musst mal nach ihm sehen. Wenn du meinst. Ein Geräusch. Wie es der Wind macht in den Regentraufen eines alten Hauses. Dann wieder wie ein Tier in der Falle. Verwundet, verraten. Verzweifelte Klage. Wer ist da? Ich, Steve Gardner. Kommen Sie herein. Fehlt Ihnen was, Mr. Ketch? Nein. Kann ich was für Sie tun? Für mich kann niemand mehr etwas tun. Sie dramatisieren nicht ein bisschen, nein? Ich wollte zu Gott, das wäre der Fall. Sagen Sie, wenn Sie einen Arzt brauchen, dann... Ich war noch nie, auch nur einen Tag krank in meinem Leben. Es hörte sich an, als ob Sie Schmerzen hätten. Ich bitte um Entschuldigung, wenn ich Sie gestört habe. Ja, mich nicht, aber Ihre Nachbarin, Miss Clark. Sie dachte, Sie bräuchten Hilfe und hat mich geschickt. Sie geschickt? Um mir zu helfen? Das ist nicht so edelmütig, wie Sie denken. Sie weiß noch nicht, dass Sie sie ans Messer liefern wollen. Sehr peinlich, trotzdem. Ja, und vielleicht nicht das einzige Peinliche. Nein, vielleicht nicht. Was kann ich hier sagen? Es wäre zweckmäßiger, Inspektor Gordon etwas zu sagen. Nein. Nein, das geht nicht. Das wäre feige. Mit einem Feigling war ich lang genug. Ja, ziemlich genau ein Jahr lang, würde ich schätzen. Ja. So lang verstecken Sie sich schon hinter Ihren Prinzipien. Nicht mehr. Nein? Nein, nein. Jetzt kommt es zur Gegenüberstellung. Ich werde genau erklären, warum ich tue, was zu tun ich mich entschlossen habe. Und wenn Sie dabei vor die Hunde gehen? Das wäre doch gleich, oder? Mein Tod würde nur Miss Clarks Unschuld beweisen. Und Ihrem ungenannten Freund die Gelegenheit geben, weiterzumorden, ne? Das wird nicht geschehen. Ich versichere Ihnen, das wird nicht geschehen. Sie sind ein ganz schöner Narr. Vielen Dank, dass Sie nach mir gesehen bitte, haben. Bitte, bitte, gern geschehen. Es war sehr freundlich von Ihnen. Und nach meinem Verhalten heute Abend, oder vielmehr gestern Abend, habe ich das kaum verdient. Dann lassen Sie mich weiterhin freundlich sein und Ihnen den Rat geben, nichts Dummes zu machen. Keine Sorge. Gut, dann sage ich auf dieser Basis gute Nacht. Gute Nacht, Mr. Gardner. Und nochmals vielen Dank. Und wieder den Korridor entlang, auf dem Rückweg von meinem Samariterdienst. Ich fühlte mich allmählich verurteilt. Zu Korridor. Ein Spürhund auf meine Fährte angesetzt, hätte bereits den Verstand verloren. Was ist denn los mit ihm? Ich weiß es nicht. Irgendwas fehlt ihm doch. Eine Schraube ist mein Eindruck. Ach, hattest du nicht das Gefühl? Was ist denn? Seine Tür hat sich geöffnet. Aber kannst du... Jetzt ist er vorbeigegangen. Wo willst du denn hin? Ihm nach. Nein, Steve. Doch, Judy. Weil ich nämlich den Verdacht habe, dass Mr. Ketch ein Rendezvous hat. Ein Rendezvous? Ja, mit dem Mörder von Peter Calder. Ich folgte dem kleinen Mann Trepp ab. Er bewegte sich mit der vorsichtigen Lautlosigkeit eines Dachsfreundes. Einmal hielt er kurz inne, verharrte reglos, ging dann weiter. Jetzt sah, hörte ich auch den jungen, im Stuhl schlafenden Polizisten. Er verkündete seine Pflichtvergessenheit weit offenen Mundes. Draußen dagegen die Welt hielt den Atem an. Es herrschte profundes Schweigen, alles Leben schien vorübergehend suspendiert. Ich heftete mich an seine Fersen, was nicht ganz einfach war. Er verließ jetzt die Straße und klomm auf einem schmalen Pfad aufwärts durch die Heide. Ein leichter Bodennebel machte die Szene filmreif. Dann blieb er stehen, an einem Felsen, der den See überragte. Und dann hörte ich ihn sprechen, zu einem unsichtbaren Gegenüber. Sie sind gekommen? Gut. Nicht, dass ich es anders erwartet habe. Es hätte Ihnen keine Ruhe gelassen, nicht wahr? Das ist Ihre Geißel, dass Sie immer wissen müssen, was ich weiß. Ich, ein komischer kleiner Mann, ein Insektenfänger. Aber wenigstens habe ich noch nie etwas anderes als Insekten getötet. Ich weiß, Sie verachten mich. Vermutlich seit Jahren. Aber das macht mir nicht das Geringste aus. Nicht mehr. Denn Ihre Art, die Dinge zu sehen, zählt nicht mehr für mich. Weil ich begriffen habe, dass Sie krank sind. Es heißt immer, geistig Kranke sind besonders gerissen. Aber sie hatten nur Glück. Glück, dass ich es war. Ich, Ketch. Kein angenehmer Name. Ich nenne mich Jonathan, aber getauft bin ich auf Jack. Wie mein Namensvetter. Jack Ketch, der Henker. Herrgott! Verdammt nochmal! Nur hören Sie endlich auf mit dem Gepfeife! Meine Kindheit war ein Martyrium. Ein Lehrer eröffnete den Reigen. Ein sadistischer Versager mit stinkendem Atem. Und die ganze Klasse machte mit. Ich hasste meinen Namen. Bis ich eines Tages irgendwo las, dass nicht der Henker die Beleidigung für die Gesellschaft ist, sondern die Gesellschaft die Beleidigung für den Henker. Das war eine Entdeckung. Wie neu geschenktes Leben. Von dem Tag an war ich ein leidenschaftlicher Gegner der Todesstrafe. Aus falschen Gründen natürlich, aus persönlichen. Und dann schafften sie die Todesstrafe ab. Taten endlich, wofür ich jahrelang meine Stimme erhoben hatte. Aber damit raubten sie mir auch meinen Lebenszweck, oder wie man es auch nennen will. Ich erfand mir ein Gegenmittel. Und zwar, ich spielte mir vor, es wäre alles beim Alten geblieben. Ich tat so, als wäre nichts geschehen. Natürlich musste ich mir dazu Ausreden erfinden, dass die Opfer es nicht anders verdient hätten und so weiter. Aber die Opfer kümmerten mich nicht sehr in Wirklichkeit. Die Täter interessierten mich. Menschen wie Sie! Am Ende behauptete ich vor mir selbst, Mord sei gar kein Verbrechen. So war das, als ich Ihnen vor einem Jahr begegnet bin und Sie ertappte. Aber ich habe Sie nicht verraten. Sie haben mich verraten. Sie haben wieder getötet. Und so getötet, dass eine unschuldige Frau in Verdacht geraten musste. Da wurde mir plötzlich klar, dass Mord auch andere Opfer haben kann. Lebende, Unschuldige. Sie werden sich also der Polizei stellen. Und zwar nicht später als heute Abend 6 Uhr. Wenn Sie es nicht tun, werde ich sagen, was ich weiß, ohne Rücksicht auf die Folgen. Und möge Gott Ihrer Seele gnädig sein. Was soll denn das? Sie Narr! Lassen Sie mich los! Lassen Sie mich los! Sie wahnsinniger Mörder! Lassen Sie mich! Ah! Ich rannte los und fiel. Ein struppiger Baum schlug mir wie voller Verachtung einen Ast ins Gesicht. Das Schweigen senkte sich wieder herab, als wäre nichts geschehen. Als wäre niemand im Nebel verschwunden. Als wäre niemand in die Tiefe gestürzt. Es dauerte lang, bis ich ihn fand. Ich sah zu ihm hinab und fragte mich, Heiliger oder Narr. Beschloss dann aber, dass Kategorien nicht zählen für einen mit gebrochenem Hals. Ich machte mich auf den Rückweg. Der Nebel hatte sich niedergelassen und zu Milch verdickt. Dämmerung fand nicht eigentlich statt, höchstens, dass die Dunkelheit blasser wurde. Nässe tropfte von Skelettästen. Plötzlich vor mir in einer Lichtung ein winziges Haus. Weiß getüncht, aber leprös gestreift von aufwärts strebendem Schwamm. Hallo, jemand da? Wer ist das? Ich weiß nicht mehr weiter. Wissen wir alle nicht. Ach ja. Herein mit Ihnen. Danke. Vorsicht! Au! Ach, Kopf! Sie sind circa 1,86, wie? Ja, richtig, ja. Ja, kannst immer sagen, wie groß einer ist, je nachdem, wo er sich den Kopf anschlägt. Sind Sie blind? Nein. Weil Sie kein Licht haben. Ich kann mir nicht Kerzen und Whisky leisten. Ach so. Aua, ich möchte zum Hotel zurück. Ja, bleiben Sie mal lieber hier, bis der Nebel sich verzieht. Ich hab's aber eilig. Es ist ein Unfall passiert. Und noch einer wird passieren, wenn Sie da draußen rumlaufen. Das Moor schluckt Sie wie eine Beere. Aber Nebel wie der kann sich doch tagelang halten. Ist vorgekommen. 2 Wochen sogar. So lang kann ich nicht warten. Sie im Hotel wohnen, sind Sie bestimmt ein reicher Mann. Das nenne ich voreilige Schlüsse ziehen. Ein paar Silberlinge für eine arme alte Frau werden Sie aber doch übrig haben. Keine 30, aber 3 neue 50-Pence-Stücke tun's die. Euer Ehren, Großzügigkeit soll keine Grenze gesetzt sein. Danke, danke, Segen über Sie. Ich bin nicht so stolz zu betteln. Einsam leben Sie hier, ganz allein? Allein ist gut. Bin genug in der Welt rumgezogen. Hinterm Karren her, an den Dummkopf von Mann geschirrt, der mich geschlagen hat und mich hat hungern lassen. Bin trotzdem immer mit, war genauso ein Dummkopf wie er. Der lebt nicht mehr? Seit einem Jahr. Ah. Sie heißen nicht zufällig McPhee? Heiß ich. Guter alter Kesselflicker-Name. Dann war es Ihr Mann, der auf der Insel im See ermordet wurde. Abgeschlachtet wie ein Schaf. Ich kenne die Insel gut. Blaubeeren gibt's dort, ach, viele. Captain Bevis lässt mich seitdem hier wohnen. Umsonst. So. Ist nicht knausrig, der Captain, der sich meiner erbarmt, als ich plötzlich da stand ohne Willie John McPhee. Hatte schon seine guten Seiten auch, mein Willie John. Oh ja, konnte jedes Lied singen, jedes. Und jeden Topf wieder ganz machen. Und Körbe flechten, wie du sie gebraucht hast. An den Dudelsack pfeifen, wie keiner. Und lesen und schreiben konnte er auch. Ist das so ungewöhnlich? Und bei uns fahrendem Volk schon. Aber er konnte es lesen und schreiben, mein Willie John. Deshalb musste er auch sterben. Ich kann auch lesen und schreiben, hab's aber noch nie als gefährlich angesehen. Hat sich nicht mehr geduckt. Sie wissen, wer ihn getötet hat, stimmt's? Vielleicht weiß ich es sogar auch. Wissen und sagen ist zweierlei. Da brauchen Sie bei mir auf nichts zu warten, samt Ihren 30 Silberlingen. Sie hegen gar keinen Groll, wie? Ich wache auf am Morgen und sehe die Sonne, höre den Regen auf dem Dach. Und ich weiß, den ganzen Tag lang und den nächsten dazu wird's keine Prügel geben und keinen Hunger. Ich weiß, dass noch was drin ist in der Flasche und dass ich was zu essen kriege aus dem Gutshaus. Und ich schnurre wie eine Katze und roll mich zusammen, warm und zufrieden. Und sage, Gott segne ihn, der Willie McPhee getötet hat. 3 Stunden saß ich bei ihr herum in ihrer Nebelküche. Dann kam ein kleiner Wind auf und verhalf dem Tag zu verspäteter Ankunft. Und ich nahm Abschied von der Frau ohne Groll, der zufriedenen Witwe des Willie John McPhee, Kesselflicker selig. Ich erreichte das Hotel hungrig, nass, müde und leicht beschädigt von dem Asthieb in mein Gesicht. Es roch nach Kaffee und Eier mit Speckfrühstücken. Und mein ordnungsliebender Verstand fragte sich, ob ich mitteilen solle, dass von jetzt ab 1 nicht mehr bestellt werden würde. Gordon, Inspektor unselig, harrte meiner bereits im Salon. Bei meinem Anblick erhob er sich und kam auf mich zu, und sein Gesicht sagte alles Mögliche. Nur nicht willkommen daheim. Herr Gott, nochmal Gardner, Sie nehmen sich schon wirklich viel heraus. Was bleibt einem denn anderes übrig, wenn das Gesetz das Haus in zwei sägt? Der Fall ist bereits erledigt, aber Sie hätten bitte einiges zu erklären. Und zwar? Wieso Sie mitten in der Nacht das Hotel verlassen? Ich kann das Hotel doch wohl verlassen, wann ich will. Stehe ich vielleicht unter Verdacht? Das nicht. Oder bin ich Ihnen besonders wertvoll? Ich rede von Ketch, verdammt nochmal. Und woraus soll ich das schließen? Jody hat mir es erzählt. Wenn ich mich aufgehalten hätte, um Ihren Wächter wach zu kriegen, hätte ich seine Spur verloren. Er hatte so schon genug zu tun, ihm auf den Fersen zu bleiben. Ist er mit Ihnen zurückgekommen? Er kommt nicht mehr zurück. Stiften gegangen. Tot. Grant wird diesen Idiot von Constable feuern. Ja, das ist seine Sache. Was war los? Raus damit. Na, ich bin ihm gefolgt. Mein Gefühl war, dass er jemanden treffen wollte. Und? Das stimmte auch. Wen? Das weiß ich eben nicht. Mein Gott, ist und wollen dabei gewesen sein. Ich war dabei. Es war irr. Das einseitigste Gespräch in jeder Hinsicht, das ich je mit angehört habe. Ketch zog ganze Tiraden ab, Selbstrechtfertigungstiraden. Ich werde sie Ihnen aufschreiben, soweit ich sie im Kopf behalten habe. Der Angeredete sprach kein Wort, pfiff nur immer. Pfiff? Swing low, sweet chariot. Sehr passend, wie sich herausstellte. Also gleich reicht's mir gar nicht. Ach, spucken Sie nicht so große Töne. Sie und Ihre Trabanten haben ganz schön Mist gemacht. Diesmal und das letzte Mal auch. Also, weiter. Na, viel mehr ist nicht. Ketch hat dem anderen gesagt, er soll sich stellen bei ihnen bis spätestens heute Abend um 6 und das gefiel dem nicht. Er hat den Kleinen gepackt und runtergeworfen. Und Sie haben nicht sehen können, wer? Ich habe nicht mal sehen können, ob es Männlein war oder Weiblein. Der, die, das Betreffende stand in einem rabenschwarzen Winkel unter einem mächtigen Stein. Craig's Point? Tja, da bin ich überfragt. Ein hohes bewachsenes Felsending, steil abfallend auf der einen Seite. Ja, das könnte stimmen. Na, dann werde ich mich jetzt mal mit ein paar Leuten dorthin begeben. Gordon? Ja. Dann noch eine Frage. Ja. Gestern Abend, als Sie mir die Spukgeschichte vom letzten Jahr erzählten, erwähnten Sie einen Namen, Elsbeth so und so. Elsbeth MacDonald. Richtig. Sie habe den Teufel gesehen, sagten Sie. Sagte sie. Als schwarzen Mann, richtig? Natürlich richtig. Der Teufel ist schwarz. Okay. Der Teufel ist schwarz. Aber haben Sie es ihr geglaubt? Gardner, dies ist ein gottverlassener Platz hier, wo wenig passiert. Wenn aber dann einmal etwas passiert, wie Mord? Dann will jeder etwas beisteuern zu dem Drama. Mit anderen Worten, Sie glauben, der schwarze Teufel war nur in Ihrem Kopf? Wenn, wäre er dort sehr einsam und verlassen gewesen. Elsbeth ist ein höchst attraktives Mädchen, ja. Aber Verstand hat sie weniger als eine taube Nuss. Haben Sie eigentlich versucht, Ihre Geschichte zu überprüfen? Elsbeths Freund, oder sagen wir, der Junge, mit dem sie an diesem Abend zusammen war, hat nichts gesehen und gehört. Und mit dem Teufel selbst konnten wir leider bisher noch nicht in Verbindung treten. Und jetzt entschuldigen Sie mich. Ich marschierte in mein Wir-wissen-schon-Zimmer. Wusch und rasierte mich, kanterte wieder Trepp ab und ließ mir von Doris zu deren Freude das ländlich herzhafte Frühstück servieren. Der morgendlichen Pflichten somit ledig, suchte ich Judy auf und erzählte ihr von Ketch und seiner irren Ansprache. Und dem Gepfeife im Nebel und seinem Sturz. Armer Kerl. Er hat es natürlich provoziert. Trotzdem, ich fühle mich irgendwie schuldig. Mit normaler Logik lässt sich das aber schwer untermauern. Nicht? Wenn ich nicht hier aufgetaucht wäre... Mein Kind, das Stück hier lief längst bevor du deinen Auftritt gehabt hast. Und mit der Hauptrolle haben sie dich auch nicht besetzt. Naja, wahrscheinlich hast du recht. Guck mal, Cage führte ständig das Wort Opfer im Mund. Und er war selbst ein geborenes Opfer. Ja, aber wie auch immer... Du bist damit jedenfalls aus dem Schneider, ist dir das klar? Zum geringen Preis eines weiteren Menschenlebens. Du wärst wohl lieber unschuldig ins Gefängnis gewandert. Hast du einen Märtyrerkomplex solchen Ausmaßes? Ich habe überhaupt keinen Märtyrerkomplex. Es ist nur so, dass du dir das Leben sauberer und ordentlicher und weniger ungerecht wünschst. Vielleicht. Es ist nun mal nicht sauber. Und weit entfernt von ordentlich und am allerweitesten von gerecht. Und die Bösen schaffen's und die Braven kriegen einen Genickschuss. Und warum macht man dann weiter? Gut, man macht weiter, weil es weiter nichts zu machen gibt. Das ist mir zu trostlos, Steve. Es ist uns allen zu trostlos. Deswegen schaffen wir uns da eine kleine Oase und dort eine kleine. Und wenn wir Glück haben und die richtige zustande bringen, dann lässt sich's halt ertragen. Womit wir bei uns gelandet wären. Was machen wir, Steve? Wir machen I Ching. Was ist denn das? Die chinesische Variante von Würfeln. Eine ziemlich kunstvolle Zeremonie, wenn vorschriftsmäßig durchgeführt. Ach so. Aber es geht auch mit Pennies. Man wirft Pennies so und so oft, das Resultat ergibt ein Muster, das Muster schlägt man im Buch nach und das Buch gibt die Antwort. Pennies hätte ich. Tja, aber ich habe das Buch verloren. Plötzlich schäme ich mich wegen Calder. Du hast mit ihm geschlafen, na und? Na und? Du bist noch gar nicht emanzipiert, was? Ich weiß nicht, ob ich dazu stark genug bin. Du bist es, wenn du Calder als eine Lappalie ansiehst. Und dich? Als die nächste Lappalie. Ich werde darüber nachdenken. Na, tu das, aber bitte nicht zu lang. Ich habe heute früh mein erstes graues Haar entdeckt. Ich werde darüber nachdenken. Ich bin keiner, der sich einmischt in andere Leute Gedenke. Speziell, wenn es mich betrifft. Also verließ ich Judy und ging hinaus und wanderte ziellos die Straße am See entlang. An einer kleinen Bucht kam ich vorbei, die da lag wie ein ausgebleichter Pferdekiefer. Auf ihrem Strand ein altes, zerbrochenes Boot. kümmerlicher Rest besserer Tage. Dazwischen Austernfischer, schwarz-weißer Outfit, rote Schnäbel, rote Beine, Geruch von Algen. Dann stieß die Straße sich vom Ufer ab und kurfte sich zu einem jähen Ende, vor zwei Säulen, die einst ein Tor gehalten hatten. Jenseits der Säulen eine ausgefahrene, beschlaglöcherte Wagenspur, dann eine geschwungene Rasenfläche und jenseits das Haus. Loch Derrick Lodge. Der Sitz von Captain Siegfried Bevis. Es hatte den Charme eines Bilderbuchschlosses, Türmchen besetzt, nicht pompös, viele Fenster. Eine Mischung von Stilen, die einander genügend mochten, um harmonisch zusammenzuleben. Ich überquerte den Rasen und gleichzeitig tauchte von irgendwo hinterm Haus ein Mädchen auf, etwa 19. Bei ihrem Anblick war es keine Kunst, an die trojanische Helena zu denken. Und daran, dass eine schöne Frau, wenn man schon Kriege haben muss, ein so guter Grund ist wie jeder andere. Beziehungsweise ein besserer als die meisten. Ist Unbefugten hier der Zutritt verboten? Darum kümmern wir uns nicht sehr. Da sind Sie aber eine rühmliche Ausnahme. Ich verstehe nicht. Ja, fast überall ist Privatbesitz von elektrisch geladenen Zäunen oder Wächtern mit Strahlwaffen bewacht. Aber vielleicht in England, in Schottland nicht. Aha. Wunderschönes Haus. Voller Holzwurm. Sie sind Elspeth MacDonald. Woher wissen Sie das? Ich habe im Hotel von Ihnen gehört. Ach ja, da sitzen Sie herum und reden. Nein, nein, so nicht. Was haben Sie denn von mir gehört? Ach, wir haben uns unterhalten. Über Hexerei, über Zauberei und so weiter. Mich interessiert das alles sehr. Wissen Schreiben Sie Bücher? Mein nächstes wird mein erstes sein. Ich habe noch nie einen Schriftsteller gesehen. Die sind wie andere Menschen auch, höchstens ein bisschen schlimmer. Aber den Teufel habe ich gesehen. Ja, das glaube ich Ihnen. Alle haben mich ausgelacht. Ich lache nicht. Ich mag es nicht, wenn die Leute sich über mich lustig machen. Ich mein's ganz ernst. Ich würde gern davon hören. Ja, es war voriges Jahr. In derselben Nacht, in der ein Mann hier umgebracht worden ist. Der Kesselflicker. Ja, ich weiß davon. Ja, und da waren wir draußen im Wald. Ich und Samuel Adair. So eben. Ja? Sie wissen schon. Ja, ja. Um wie viel Uhr war das denn? Ach, es war noch nicht lang dunkel. Und wie lang ist nicht lang? Wie bitte? Na, 7 Uhr, 8 Uhr. Weiß ich nicht, aber dunkel war es schon. Und Sie waren also im Wald mit Samuel Adair? Ja, da unten dem See zu. Da ist eine kleine Lichtung. Und da waren wir, Samuel und ich. Und Samuel wollte gerade... Ihren Namen in einer Rinde schneiden. Woher wissen Sie das? Das hat mir der Teufel verraten. Na jedenfalls, plötzlich hat er sein Messer fallen lassen und ist da gestanden wie angewurzelt und hat nur noch gestarrt. Und das Nächste war, dass er losgerannt ist wie besessen und mich allein gelassen hat. Ich habe mich umgedreht, um zu sehen, was da war. Und da war der Teufel. Ja. Ich habe gehört, dass Ihr Freund Samuel das abstreitet. Na, ist doch klar, oder? Warum? Wird doch nicht zugeben, dass er davongelaufen ist und mich allein gelassen hat. Ja, ja, ich verstehe. Wie hat er denn ausgesehen, der Teufel? Ach, riesengroß. Und schwarz von oben bis unten. Ach. Und nackt war er. Sind Sie sicher, dass er nackt war? Na, Mister, ich bin mit 6 Brüdern aufgewachsen. Also. Ach, da kommt der Käpt'n. Ich gehe lieber mal und kümmere mich um sein Essen. Hallo, Gardiner. Hallo, Käpt'n. Wir beehren uns mit deinem Besuch? Ich hab's nicht fertig gebracht, an einem solchen Tag im Hotel zu bleiben. Ja, prächtig, was? Ja. Ganz prächtig. Es kann jetzt jeden Tag so weit sein, dass wir die Schafe vom Berg runtertreiben. Das ist immer eine sehr aufregende Sache, wenn sie sich wie graues Geröll die Hänge abwärts schieben. Kommen Sie mit rein und trinken Sie was. Es war eins von den Häusern, die einen sofort an ihr Herz nehmen. Die Halle gesprenkelt mit Gehörnen, ein Geruch von Möbelwachs, Gewehröl und ländlicher Sauberkeit. In einem Glasschrein ein enormer Lachs, der sich in seiner präparierten Haut wohlzufühlen schien. Gummischuhe und Reitstiefel. Fotografien von jungen Männern in Flanellhosen bzw. Rugbydress. Eine Achterrudermannschaft in andodazumaliger Zuvielbekleidung. Soldaten, wirklicher, aber trauriger als Zinnsoldaten. Queen Victoria dachte, man lebt, ist gesund und munter und hält sich in Derrick Lodge versteckt. Bevis brachte eine Karaffe an, leuchtendes Goldgelb. Die Farbe würde man nie durchfahren, sondern immer vorschriftsmäßig beachten. Cheers. Cheers. Das ist Whisky, dem eine Verbeugung gebührt. 20 Jahre alt. Einer der wenigen Punkte, über die mein Vater und ich gleicher Meinung waren. Mir gefällt Ihr Haus sehr. Ja? Ja, wirklich sehr. Sie haben einen günstigen Tag getroffen. Bei zu heller Sonne, da sieht man die Hypotheken. Hätte gedacht, das Wort kennen Sie gar nicht. Tja, das denken alle. Ich bin für jedermann hier die große Milchkuh und in Wirklichkeit bin ich eine arme Kirchenmaus. Ja, die Neuarmen. Das war mein Vater. Er hatte ungeheure Summen zum Fenster rausgeworfen, ehe er starb. Ist das nicht die einzige Methode, um die Erbschaftssteuer zu vermeiden? Wenn die Familie von der Großzügigkeit profitiert. Aber das hat sie nicht? Nein. Ich war die ganze Familie, die er hatte. Ist er das dort auf dem Bild denn? Ja. Große Ähnlichkeit, was? Muss für einen Vater sehr befriedigend sein, wenn seine Kinder ihm so ähnlich sehen. Oh ja, ja. Ich sehe ihm sehr ähnlich, kein Zweifel. Damit hat sich die Ähnlichkeit aber auch, hoffe ich. Sie haben sich nicht verstanden? Nein. Er konnte mich nicht ausstehen. Warum, das habe ich eigentlich nie wirklich begriffen. Hatten Sie etwas getan, beziehungsweise nicht getan? Wirklich, ich weiß es nicht. Ich habe immer wieder und wieder darüber nachgedacht. Ich habe in jeder erdenklichen Richtung die Schuld bei mir gesucht. Aber nein, es ist äußerst kurios, das Ganze. Sie bleiben zum Mittagessen? Nein, danke. Sehr nett von Ihnen, aber ich darf keinesfalls den Hotelritus durcheinander bringen. Ich habe noch nie gehört, dass in dem Loch ein Ritus durcheinander zu bringen ist. Sie haben sich mit Elspeth unterhalten, als ich kam. Nicht? Ja, das habe ich. Ist ein erstaunliches Wesen, wie? Also ich frage mich, ob sie nicht das schönste Mädchen ist, das ich je gesehen habe. Tja, wie Ophelia, kommt sie mir mal vor. Nein, nicht so umschleiert. Ich dachte mehr an die trojanische Helena. Ja, vielleicht, vielleicht. Ich finde sie faszinierend jedenfalls. Ja, ja. Ich meine auf ganz objektive Weise natürlich. Diese absolut atemberaubende Schönheit. Und diese ebenso atemberaubende Stupidität und Ignoranz. Wenn Sie nicht stupid und ignorant wären, weiß Gott, was Sie dann einfiele, um die Welt in Flammen zu setzen. Tja, das möchte man sich gar nicht ausdenken. Wo haben Sie sie her? Geerbt, mehr oder weniger. Ihre Mutter hat schon hier gearbeitet, nach feudalem Muster. Generationen von Leibeigenen. Von Ihrer Begegnung mit dem Teufel haben Sie gehört, nehme ich an. Ja. Der ist mehr oder weniger zu Hause in unserer Gegend. Ja, ja, ja. Und schon ein Typ, wenn die Geschichten stimmen, die die Runde machen. Ich bin ihm selbst noch nicht begegnet, aber wir haben gemeinsame Freunde. Das gilt vermutlich für uns alle. Dass Call der Elspeth übersehen hat. Hat er nicht. Auch ein Skype an seinem Gürtel. Nein, nein. Ich glaube, er hat seinen üblichen Anlauf genommen, aber sie soll ihn windelweich geprügelt haben, heißt es jedenfalls. Die gefällt mir besser und besser. Ja, ich muss dann langsam. Noch ein Glas auf den Weg? Nein, nein, danke, danke. Im Hotel erwartete mich ein Empfangskomitee. Ein blitz- und stinkwütendes Ein-Mann-Empfangskomitee. Doppelpunkt, Kriminalinspektor Gordon. Na, Gardner? Was habe ich denn jetzt verbrochen? Es gibt solche Scherze und solche. Den Ihren finde ich unerheiternd. Wieso? Was ist denn? Ich werde nicht gern an der Nase herumgeführt. Wovon sprechen Sie denn eigentlich, Herr Gott, nochmal? Davon, dass unterhalb von Craig's Point keine Leiche liegt. Aber das ist ja verrückt. Schon, schon. Aber was oder wer? Soll heißen die Geschichte oder der Geschichtenerzähler? Bleibt abzuwarten. Aber ich war doch Zeuge und habe Ketch tot daliegen sehen. Warum haben wir ihn da nicht gesehen? Irreführung der Polizei ist eine ernste Sache, Gardner. Die wirksamste Irreführung der Polizei wäre, sie ihrer eigenen Schlauheit zu überlassen. Das möchte ich nicht gehört haben. Ach, ihr Polypen seid doch alle gleich. Im entscheidenden Moment werden die Scheuklappen runtergelassen. Und was soll ich davon haben, wenn ich ein Märchen aufbinde? Das müssten Sie sich selbst am besten beantworten können. Kann ich aber nicht. Frage also zurück an Sie. Irreführung zwecks Ablenkung wäre zum Beispiel eine mögliche Antwort. Ach, und warum das? Aus Loyalität zu Judy Clark. Das glauben Sie doch wohl selbst nicht. Nur wenn ich Nächstenliebe übe. Ach, verschonen Sie mich. Wenn Ketch hier hereinspaziert kommt und mich einen Lügner nennt, dann brauchen Sie Ihre Nächstenliebe. Warum? Weil dann der jüngste Tag gekommen ist. Sie haben einen finsteren Humor. Ich? Also gut. Angenommen, ich habe fantasiert. Wo ist Ketch? Wir suchen ihn. Na, guten Erfolg. Ich nehme an, dass er durchgedreht hat gestern Nacht und stiften gegangen ist. Als ich ihn zuletzt gesehen habe, gestern Nacht, war er von stiften gehen weit entfernt. Gardner, Ich glaube, Sie sollten es wissen. Ja, Judy wird verhaftet. Ja. Wann? Heute Nachmittag wahrscheinlich. Weiß sie es? Nein. Und ich soll es ihr beibringen. Ist das der Plan? Sie sind einer der wenigen Leute, die mir manchmal wirklich schwer im Magen liegen, gar nicht. Heiland, wer will denn da liegen? Na, so sieht's also aus. Und Sie werden zusehen und keinen Finger rühren? Ja. Obwohl Sie der Meinung sind, dass Ihre Kollegen damit einen Fehler machen? Ich bin nicht der Meinung, dass Sie damit einen Fehler machen. Dann haben Sie mich an der Nase herumgeführt. Höchst verwerflich. Ja. Schlimmer aber noch, dass ich mich selbst an der Nase herumgeführt habe. Na, womit Sie immer noch beschäftigt sind. Nein, nicht mehr. Und ich habe mich nur noch nicht genügend aller menschlichen Regungen entledigt, um frei zu sein von gelegentlichem Wunschdenken. Sind Sie dabei, sich für irgendwas zu entschuldigen? Nein. Ich biete nur eine Erklärung an. Sehen Sie, ich glaube, ich wollte nicht, dass Judy Clark schuldig ist, weil ich sie gern habe, weil ich sie respektiere. Was nur zeigt, dass ein Polizist keine Freunde haben sollte. Das braucht Sie für die Zukunft nicht mehr zu beschäftigen. Außerdem ist der nicht aufgeklärte Kesselflicker-Mord seit einem Jahr eine Kränkung für meine berufliche Eitelkeit. Ich wünschte, den Mord an Calder von derselben Hand begangen wie den an McPhee, um mich vor mir selbst zu rehabilitieren. Die Chance besteht immer noch. Mein Gardner. Die besteht nicht mehr. Was macht Sie so sicher? Judy Clark hat erklärt, die Hintertür habe offen gestanden. Durch die Hintertür sei sie hinausgegangen. Ja, und? Diese Tür wird seit Jahren nicht mehr benutzt. Sie ist immer versperrt. Wir wissen nicht einmal, ob der Besitzer dieses Ladens überhaupt noch einen Schlüssel hat oder nicht. Er ist nicht da. Aha. Das ist ein ziemlich gravierender Punkt, Gardner, oder? Ich glaube nicht. Sie vergessen nämlich eine Kleinigkeit. Catch? Catch. So. Und jetzt gehe ich zu Judy Clark und bringe es ihr bei. Und ich ging hinaus und kehrte dem Hotel den Rücken. Lief städtewärts, Richtung Verkehrschaos und Lärmbelästigung und Luftbeschmutzung und sonstige urbane Kalamitäten. Der Nachmittag ließ sich beruhigend an. Der See lag ruhig, grau und blau. Drüben erhoben sich die Berge, weich bezogen mit dickem Heideplüsch. Die Sonne hatte an Wärme verloren. Einer kleinen Explosion von Amselgeschrei folgte umso größere Stille. Ich ging einen Hügel hinan und hinab, balancierte über einen Bach, durchquerte eine kleine helle Wiese, Strohgras vom letzten Jahr, und landete im großen dunklen Wald. Kiefern, Fichten, Lärchen, ein paar Stechpalmenbüsche, drei morsche Rümpfe, zackige Gewittermementos. Dann mehr Licht und schließlich die Lichtung mit dem leprösen Knusperhäuschen der Witwe ohne Groll. Ein Mädchen in Jeans und Knautschlederjacke versuchte, durch das kleine, unreine Fenster zu spähen. Na, was Interessantes da drin? Schleichen Sie sich immer von hinten an? Nein, nur bei Schlüssellochguckern bzw. Guckerinnen. Ich suche Mrs. McPhee. Dann suchen Sie das richtige Fenster. Wer sind Sie? Das wird Ihnen wenig nützen. Ich heiße Steve Gardner. Kennen Sie Mrs. McPhee? Ja, von einer einmaligen Begegnung. Ich bin Sally Stewart. Aha. Meinem Vater gehört das Hotel auf der anderen Seite. Ich gastiere bei der Konkurrenz auf dieser. Konkurrenz wäre übertrieben. Und was führt Sie denn zur Witwe McPhee? Ach, sie hilft manchmal aus, wenn wir viel Betrieb haben. Sie haben viel Betrieb um diese Jahreszeit? Eigentlich immer. Wir liegen an der Hauptstraße nach Norden. Ah, ja. Am Freitag haben wir eine Abschiedsfeier für Angus McGillivray. Für wen? Unseren Förster. Aha. Er geht in den Ruhestand nach 50 Jahren Dienst. 50 Jahre. Eine schöne Strecke blattgeschossenes Raubzeug. Angus hatte nie allzu viel Weidmannsheil. Da wünschen wir ihm jetzt Pensionistenheil. Sie sind gern eingeladen. Danke sehr. Es geht sicher bis in die Morgenstunden. Mit Witwe McPhee Gläser spülen, beziehungsweise hinunterspülen. Ja, beziehungsweise nein. Haben Sie irgendwas erspäht? Nichts. Stockdunkel da drin. Ja, mir hat sie bei unserer ersten und einzigen Begegnung gesagt, sie könne sich nicht Kerzen und Whisky leisten. Ja, typisch. Lassen Sie mich mal sehen, ob ich mehr sehe. Betten, nein? Nein. Sie muss weggegangen sein. Ja, glauben Sie? Sie hätte uns reden hören und wäre bestimmt gleich erschienen. Sie ist unheilbar neugierig. Ja, sieht aus, als hätten wir beide Pech gehabt. Wie sind Sie denn hergekommen? Ich habe einen Dingy unten. Mit einem 3,5 PS Außenbord. Na, hübsch. Ich setze Sie ab, wenn Sie wollen. Nein, vielen Dank. Tut mir gut zu laufen. Tja, dann muss ich eben morgen früh noch mal herüberfahren. Sagen Sie, klappern ja. Ist Ihnen kalt? Ich weiß nicht. Plötzlich so unheimlich hier. Irgendwie. Ja, die Sonne ist verschwunden. Ah ja. Stimmt. Also, wenn ich am Freitag noch hier bin, komme ich vielleicht zu Ihrer Party, ja? Na ja, machen Sie das. War nett, mit Ihnen zu plaudern. Wenn Sie den Weg hier hinterm Haus ungefähr 100 Meter weiterlaufen, kommen Sie an einen Pfad. Ja? Der führt links durch eine kleine Waldung und dann über ein Feld zur Straße. Er spart Ihnen den Hügel. Danke. Ich folgte wie beraten dem kleinen Pfad. Und mitten in der kleinen Waldung traf ich auf Mrs. McPhee. Wir blickten uns an, taktvoll schweigend. Und ich erreichte via ein steiniges Feld und die Straße wieder mein diesseitiges Hotel. Im Salon der unvermeidliche Gordon. Wollen Sie eine Tasse Kaffee? Gleich, ich will erst noch zu Judy rauf. Ich hab's ja schon gesagt. Sie hat's mit Fassung getragen. Ja, was bleibt dir schon übrig? Du warst aus. Tja. Wie fühlst du dich? Isoliert. Gordon war bei dir? Ja. Und hat's dir gesagt? Ja. Verzeih doch, dass ich getürmt bin, aber ich wusste einfach nicht mehr, was tun. Wahrscheinlich war es das Richtige. Ich muss mich ja wohl an isoliert sein gewöhnen. Was an mir liegt, Judy? Bitte, Steve. Judy, hör auf, Steve, bitte. Erst stehe ich unter Verdacht, einen Mord begangen zu haben. Dann kommst du mit der Nachricht, dass sich alles geklärt hat und ich glaube dir. Dann kommt Gordon und verpasst mir, dass ich wieder dastehe wie zuvor. Das ist doch unerträglich, dieses Hin und Her. Was hast du dir eigentlich dabei gedacht? Wenn jemand grausam ist aus Güte, meinetwegen, aber gütig aus Grausamkeit. Du greifst ziemlich voraus, mir, dir und den Ereignissen. Die Ironie ist, dass du überhaupt nicht mehr im Spiel bist. Außerdem gibt es solche Güte und solche Güte. An die Gordon praktiziert, glaube ich nicht. Das ist die Art Güte, die man Pferd zuteil werden lässt, das ihn Fuß gebrochen hat. Das ist unfair. Ja, natürlich unfair. Aber was ist nicht unfair in dieser ganzen verrotteten, unfairen Welt? Ich glaube, mir selbst tue ich längst nicht so leid wie dir. Ja, das ist eigentlich eine klassische Formulierung von Selbstmitleid. Nein, du, was das betrifft, tust mir nicht leid, Julie. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass ich nicht wüsste, warum. Schlimmstenfalls hast du ein paar kleine Unbequemlichkeiten vor dir. Dafür machst du wahrscheinlich eine interessante Erfahrung. Ich verstehe nicht, was du willst. Und ich habe keine Zeit, es dir zu erklären. Ich muss telefonieren. Das Telefon funktioniert nicht. Ach, nicht doch, nicht doch. Ist das nicht manchmal auch ein Vorteil? Was sagst du da? Vorteil? Was ist denn, Steve? Nicht manchmal auch ein Vorteil? Wohin gehst du denn? Mit Gordon sprechen. Jetzt dein Kaffee gefällig? Danke, nein, nicht nötig. Ich bin high von was anderem. Sagen Sie mir, wie ist der Kesselflicker damals auf die Insel gekommen? Er hatte ein leckes altes Boot. Das lag noch dort, als man ihn fand. Die anderen Boote haben Sie alle überprüft? Jedes einzelne. Und keins war in der fraglichen Nacht draußen gewesen? Das hat sich einwandfrei herausgestellt. Der Mörder musste demnach zur Insel geschwommen sein. Ich wüsste keine andere Erklärung. Wir haben uns natürlich auch alle guten Schwimmer in der Gegend vorgenommen. Ja, und? Sie hatten alle ein Alibi, von Räuschen bis zu gebrochenen Knöcheln. Dieser Knöchel. Nein. War nachweislich gebrochen. Sagt Ihnen das Stichwort der Fall River, Massachusetts, etwas? 4. August 1892. Das Datum hat mich eigentlich weniger gemeint. Ich habe ein Datengedächtnis, aber ich kenne die Lizzie Borden-Geschichte auch sonst ganz gut. Warum? Ein wunderschöner Sommertag in Neuengland. Ein wohlhabender Vater. Zum zweiten Mal verheiratet. Genau, zwei Töchter aus erster Ehe, die die Stiefmutter hassten. Ein Haus so unterteilt, dass die feindlichen Parteien sich nie in den Weg laufen mussten. Und dann das Drama. Lizzie Borden ist davongekommen. Ja, ja. Und bis zum heutigen Tag weiß niemand, ob oder nicht sie ihren Vater und ihre Stiefmutter zu Tode gemetzelt hat. Nein, das weiß niemand. Wollen Sie noch bei dem Fall bleiben? Ja. Er hatte verschiedene absolut mysteriöse Aspekte. Ja. Zum Beispiel sah es hinterher dort aus wie in einem Schlachthof. Aber an Lizzie Bordens Kleidern fand sich nicht die geringste Spur genau, von Blut. Genau, ja. Und dazu gibt es nämlich auch eine Theorie. Richtig. Und zwar die, dass sie sich nackt auszog, die Morde beging, ein Bad nahm und wieder anzog. Eben, eben. So, dann schalten wir jetzt mal von Lizzie Borden auf Elspeth MacDonald. Was mit dir? Sie hat in der Nacht, in der der Kesselflicker umgebracht wurde, den Teufel gesehen. Gardner, ich bitte Sie. Ich habe mir diesen Teufel von ihr beschreiben lassen. Sie sagte, es sei ein großer, schwarzer und nackter Mann gewesen. Ja, freilich. Der Mord an Willie John McPhee war sorgfältig und kaltblütig geplant, nicht wahr? Schon, aber warum einen Kesselflicker töten? Weil der Kesselflicker lesen und schreiben konnte. Und weil er sich nicht mehr duckte. Letzteres zitiere ich aus einem Gespräch, das ich mit seiner Witwe führte. Seiner seligen Witwe. Seligen? Ich habe sie vor knapp einer Stunde gesehen. In einem Wäldchen nicht weit von ihrem Haus. Sie hing an einem Baum, den Hals in einer Schlinge. Der Tag war verschwunden, aber sie nicht. Sie war noch da. Schwebte ein paar Fuß über dem Boden, als habe sie einen grotesken Sprung getan und sei auf halbem Weg im Stich gelassen worden von der Schwerkraft. Im Licht der Suchscheinwerfer glichen die Augen, die ihr aus dem Kopfe quollen, den Blaubeeren, die sie sich gern auf der Insel gepflückt hatte. Der Insel, auf welcher ihr Willy John zu Tod gekommen war. Eine alte Frau. Eine arme alte Frau. Unheilbar neugierig, sagte das Mädchen. Welches Mädchen? Sie stellte sich als Sally Stewart vor, vom Hotel auf der anderen Seite. Ah, richtig. Ja. Jedenfalls hat das Mädchen sie als unheilbar neugierig bezeichnet. Und wie recht hatte sie. Ich bin auch unheilbar neugierig. Sie haben einen Beruf draus gemacht. Woher kannten Sie Mrs. McPhee? Sie war ein Teil des Märchens, das ich Ihnen aufgetischt habe. Wohl doch nicht Märchen. Sie sollten immer Ihrem Instinkt trauen, Inspektor Gordon. Sie hatten ja die richtige Nase. Alles ein und dasselbe Paket. Der Kesselflicker, Calder, Ketch und jetzt noch Mrs. McPhee. Armes, altes Weib. Sie wusste zu viel. Und sie wollte sich nicht mehr ducken. Wie? Mehr oder weniger, was sie von ihrem Mann gesagt hat. Nehmen Sie den Wagen und fahren Sie zum Hotel zurück. Ja. Und wenn das Telefon wieder funktioniert, verständigen Sie Grant. Vielleicht ist er schon im Hotel, um Judy zu verhaften. Wenn, schicken Sie ihn zu mir. Mit dem größten Vergnügen. Solange ich schon bei der Polizei bin. Mit einem Massenmörder hatte ich es noch nie zu tun. Na, jetzt können Sie sich doch nicht mehr beklagen. Ne? Und so verdichtete sich die Sache. Langsam nahm das Puzzle Form an, beziehungsweise Bild. Bedauerlich nur, aber so ist das eben, dass die Teile Leichen sein mussten. Sergeant Grant kam in der Tat gerade an, als ich ankam. Ich sagte mein Sprüchlein auf und er stellte gar nicht erst den Motor ab, brauste gleich weiter. Ich sah dem Wagen nach und seinen wild durch die Schwärze schlingenden Lichtern. Erste Sterne blinzelten schüchtern. Ich fand Judy wie beim letzten Mal über einem Buch. Ich wollte dir nur rasch was sagen. Ja? Ist das Buch gut, das du da liest? Das ist das Einzige im Haus. Ein Wunder, dass sie es nicht an eine Kette gelegt haben. Was ist es denn? Mein Leben mit den Hottentotten. Und wie viele Seiten hast du noch? 40. Na, dann kriegst du es durch. Bevor sie mich holen kommen? Bevor du nach Hause fährst. Wirklich? Ja, wirklich. Und jetzt habe ich die große Bitte, dass du weder losheulst, noch losrennst, noch dich betrinkst. Aber sagen wollte ich es dir wenigstens. Danke. Gordon oder Grant werden es dir offiziell mitteilen, sobald sie zurückkommen. Und du hörst zum ersten Mal, ja? Was ist denn passiert? Das wirst du alles noch erfahren und inzwischen weißt du am besten so wenig wie möglich. Es dauerte noch 2 Stunden, bis Gordon zurückkam. Sein Gesicht war grau und zerfurcht. An Kleidern und Schuhen klebte Schmutz. Er hatte den müden, resignierten Blick des Soldaten, der die Chose mal wieder hinter sich gebracht hat und weiß, dass er nichts vor sich hat, als sie wieder hinter sich zu bringen. Er ließ sich in einen Sessel fallen und starrte mich an, als sei ich die personifizierte Hiobsbotschaft. Ich habe Grant die ganze Sache in den Schoß geworfen. Da hat sie jedenfalls Platz. Sie mögen ihn nicht, oder? Die Frage stellt sich nicht. Mag man Roboter oder mag man sie nicht? Es gibt sie eben. Ich brauche eine juristische Auskunft. Über? Über Erbrecht. Damit kann ich nicht dienen. Wer dann? Wo steuern Sie jetzt wieder hin? Hat der Vater von Captain Bevis ein Testament hinterlassen? Nein, er ist ohne gestorben. Wer hat ihn juristisch betreut? Der alte Jacob Purdy. Ein Anwalt von hier? Ja. Kennen Sie ihn? Recht gut. Ich glaube, wir sollten ihn aufsuchen. Wir? Und zwar sofort. Ich fuhr, während Gordon die Anbiederungen des munteren Autoradio-Disc-Jockeys verschlief, die erratischen Sprünge der Hecken von rechts und links verschlief, meinen Kampf mit einer rutschenden Kupplung verschlief und meinen Dito mit dem haltebedürftigen Steuerrad. Da das Büro des Notars Jacob Purdy bereits geschlossen war, fuhren wir zu seinem Domizil. Seine Haus- und Hofhälterin führte uns in ein Zimmer, dessen Viktorianismus beinahe ausgeprägt genug war, um wieder up-to-date zu sein. Wir saßen auf Rosshaar, bis schließlich Jacob Purdy erschien. Ein ältlicher, dunkler Vierschröter mit listigen Äuglein und einer Stimme so krachig und trocken wie Zwieback. Inspektor! Ein unerwartetes Vergnügen. Gänzlich unerwartet. Für mich desgleichen, Mr. Purdy. Wie? Was sagen Sie da? Darf ich Ihnen Steve Gardner vorstellen? Tag, Mr. Purdy. Er möchte Ihre Kenntnisse in Anspruch nehmen und Ihnen einige Fragen stellen. Ja. Stellt er die Fragen in offizieller Eigenschaft? Ja. Sie können sie als in solcher gestellt betrachten. Das nenne ich vorsichtig formuliert. Gordon, aber wie dem auch sei, fragen Sie los, junger Mann. Ja, ich möchte auch vorsichtig formulieren, wenn es Ihnen recht ist, Mr. Purdy. Nur zu, nur zu. Möchte Ihnen deshalb einen hypothetischen Fall vorlegen. Ich hasse hypothetische Fälle. Bringe nur hypothetische Honorare. Ja. Nehmen wir mal an, ein reicher Mann hat nur einen einzigen Verwandten, einen Sohn. Und der Mann stirbt, ohne ein Testament zu hinterlassen. Gänzlich unproblematisch. Nach schottischem Gesetz geht alles an den Sohn. Bewegliches und sogenanntes Erbgut. Ah ja. Und was beinhalten diese beiden Begriffe? Was sie beinhalten? Ja. Na, grob gesagt, fällt unter bewegliches Gut alles de facto Bewegliche. Also da ist Geld, Papiere, Kunstgegenstände, Versicherungsprämien, Möbel etc. etc. Ja, ja. Und unter Erbgut alles de facto nicht Bewegliche. Häuser, Grundstücke und dergleichen. Ja, angenommen, mein hypothetischer Mann hatte den Wunsch, seinen Sohn zu enterben. Er kann ihn nicht völlig enterben. Der Sohn hat Anspruch auf seinen Pflichtteil. Ach ja. Das heißt nach schottischem Recht die Hälfte des beweglichen Guts. Über das Erbgut kann der Mann verfügen, wie er will. Aha. Wenn der Vater also entschlossen ist, seinem Sohn nichts zu hinterlassen, muss er dafür sorgen, dass bei seinem Tod von seinem beweglichen Gut nicht mehr viel übrig ist, ne? Ja, so ungefähr. Wie steht's denn mit der Frage der Zeugen beim Testament? Wenn das Testament eigenhändig geschrieben ist, bedarf es keiner Zeugen. Das Gericht muss lediglich die Unterschrift des Betreffenden als echt anerkennen. Aha. Natürlich hat die Bezeugung durch ein oder zwei Personen gewisse Vorteile. Das kann unter Umständen Scherereien ersparen. Ja. Außerdem zum Punkt Zeugen. Nach englischem Recht können Zeugen eines Testaments nicht Nutznießer desselben werden. Ja. Das ist bei uns in Schottland anders. Der Zeuge kann Erbe oder Teilerbe sein. Noch etwas? Nein, Mr. Purdy, und ich bedanke mich schön. Gern geschehen, junger Mann, gern geschehen. Ja. Hab mich ja oft gewundert, warum Billy Bevis auf seine alten Tage ein solcher Menschenfreund wurde. War gar nicht seine Art. Gar nicht. Ja. Auf der Rückfahrt, hüpfende Hecken, rutschende Kupplung, haltebedürftiges Steuerrad wie gehabt. Aber kein Diskjockey. Und Gordon hellwach. Also der Kesselflicker musste sterben, weil er lesen und schreiben konnte. Fantastisch, was? Er war der Zeuge eines Testaments, das Bevis verschwinden ließ. Und daher in einer Erpresserposition. Ob seine Frau etwas wusste? Ja, die wusste, wer McPhee umgebracht hat. Ließ sich aber durch eine Rente, die er der Mörder zahlte, den Mund stopfen. Ich nehme an, sie war um Erhöhung vorstellig geworden. Sie konnte nicht lesen und nicht schreiben. Und angenommen, es waren zwei Zeugen. Ja, da war der zweite Calder. Bereit, Stillschweigen zu bewahren über das Testament. Gegen Honorar. Ein Geschäft, das in sein Metier fiel. Und Ketch? Ketch? Sie glauben doch nicht etwa plötzlich, dass er tot ist. Immer recht habe ich, was, Gardner? Naja, solange man recht hat. Also Ketch, meinen Sie, war auch ein Zeuge? Aber nicht des Testaments. Eine verrückte Geschichte. Verrückt und zum Erbarmen. Die Sünden der Väter, die auf die Häupter der Söhne kommen. Haben Sie seinen Vater gekannt? Ja, flüchtig. Müssen sich unglaublich ähnlich gesehen haben. Tja, unglaublich. Der alte Bevis war auch ein Biese und sehr stolz auf seine Kräfte. War er beliebt? Verhasst, herzlos und herrisch, ohne einen Funken von Menschlichkeit. Dazu ein jähzorniges Temperament. Gibt ein paar finstere Geschichten über ihn. Ah, schwieriger Charakter. Milde gesagt. Es ist alles da, Gardner. Alles da. Und wir können nichts damit anfangen, weil es keine Beweise gibt. Also zog ich noch in derselben Nacht los, um Beweise zu sammeln. Über den knöchelbrecherischen Pfad gen Loch Derrick Lodge. Großer Wagen am Himmel hoch, der See schwarzer Samt, das Haus ein Scherenschnitt. Ein Hund bellte, als ich vor der Eingangstür stehen blieb. Und ich klopfte, bis sich über mir ein Fenster öffnete. Wer ist da? Ich, Gardner. Wer? Steve Gardner. Was wollen Sie denn? Mit Ihnen sprechen, Captain Bevis. Es hat doch wohl Zeit bis morgen, oder? Nein. Haben Sie getrunken? Keinen Tropfen. Verdammt noch mal, Mann, ich bin im Bett. Dann stehen Sie auf und kommen Sie runter. Warten Sie. So, was zum Teufel soll das bedeuten? Teufel ist ausgezeichnet. Er ist groß und schwarz, laut Elspeth MacDonald. Etwa Ihre Größe und Statur, Bevis. Aber unbekleidet. Ich möchte zu gern wissen, warum der Teufel keine Kleider anhatte, Bevis. Irritierend, was? Fand ich wenigstens. Bis ich ein Gespräch mit Jonathan Ketch führte. Und dann... Dreimal dürfen Sie raten, Captain Bevis. War auch ich Mitwisser. Kommen Sie rein. Los. Ich folgte Bevis ins Haus. Einen schmalen, kaum beleuchteten Gang entlang, in welchem sein Schatten ihm vorantanzte wie eine monströse, wild gewordene Spinne. Der meine ging in dem seinen auf. Er wäre vergleichsweise auch höchstens fliegengroß gewesen. Kommen Sie in meine Höhle. Sinnige Bezeichnung. Das Feuer ist leider schon aus. Macht nichts. Was zu trinken könnte ich Ihnen anbieten? Nein, danke. Tja, also dann. Danke. Tja, da wollen wir nicht lange rumfackeln, Gardiner. Sie wissen Bescheid? Sprechen Sie. Ich habe das deutliche Gefühl, dass die Szene heute nicht Premiere hat. Manche sagen ja, es gibt überhaupt nichts Neues unter der Sonne. Wer hat damals meine Rolle gespielt? Ich kann Ihre Frage nicht beantworten, bis ich nicht weiß, von welcher Rolle die Rede ist. Richtig. Also, von welcher reden Sie? Ich weiß es wirklich selbst nicht. Dann fürchte ich, muss ich Sie rauswerfen. Das sehe ich Sie nicht ganz tun. Es wäre keinerlei Problem, bin immer noch ziemlich gut in Form. Ich weiß, der große Zehnkämpfer, Goldmedaillen, was dazugehört. Nein, bin ganz überzeugt, dass Sie mich sogar weiterwerfen könnten, von hier bis zum Hotel. Aber ich bin ebenso überzeugt, dass Sie es unterlassen werden. Es gibt etwas wie übertriebenen Optimismus. Gibt es, oh ja. Und Sie, Bevis, haben auch nicht wenig davon. Das ist aber nicht einer meiner Kardinalfehler, Gardiner. Naja, dafür gibt's andere. Was bringt Sie darauf, das zu sagen? Gewisse Tatsachen. Tatsachen? Leichen. Tote. Tote Menschen. Sie erwähnten vorhin Jonathan Ketch. Ja, ich glaube. Und was macht er? Er ist tot, erinnern Sie sich nicht? Oh, das tut mir leid zu hören. Er war ein netter kleiner Kerl. Ein interessanter Mann. Er erzählte die faszinierendsten Anekdoten über Flora und Fauna der Gegend. Ich hätte ihm stundenlang zuhören können. Also ich weniger. Diese Seite fand ich immer etwas anstrengend an ihm. Oder bin ich ganz anderer Ansicht? Besonders eine Geschichte hatte er auf Lager, an der konnte ich mich gar nicht satt hören. Wie er einmal Dachse beobachten wollte, irgendwo in ihrer Gegend hier. Hat er welche gesehen? Nein, aber einen Mann hat er gesehen. Wie enttäuschend. Ganz und gar nicht. Der Mann war ein ungewöhnliches Exemplar. Ad eins war er nackt. Guter Gott, warum das? Eines Mordes halber. Für einen Mord nicht gekleidet. Manchmal formulieren Sie denkwürdig. Sehr geschmeichelt. Eine Gabe, die oft mit blühender Fantasie einhergeht. Und einige meiner besten Freunde werfen mir vor, ich hätte überhaupt keine Fantasie. Nackte Männer. Singular. Einer. Ein ganz bestimmter nackter Mann. Und schwarz von Kopf bis Fuß. Eine zivile Variante der alten Militär-Tarntaktik womöglich? Sie sind der Geschichtenerzähler. Dann komme ich jetzt zum fesselndsten Punkt. Der nackte, schwarze Mann hatte ein gebrochenes Fußgelenk. Unsinn, wie hätte er damit schwimmen können? Hat jemand etwas von Schwimmen gesagt? Lassen wir das Katz-und-Maus-Spiel, ja? Wie Sie wollen. Ich nehme an, der mysteriöse schwarze Mann soll ich gewesen sein. Das Wort soll liebe ich. Und die Unterstellung ist, dass ich den Kesselflicker Willy John McPhee getötet habe. Keine Unterstellung, Bevis, eine Feststellung. Eine sehr schwerwiegende. Es muss ein Schock für Sie gewesen sein, als Sie auf Ihrem Weg zum See hinunter auf Elspeth MacDonald und Ihren Freund stießen. Also wirklich, Gardiner. Warum um Himmels Willen sollte ich einen Kesselflicker umbringen? Seien Sie kein Snob, Bevis. Also das ist keine Antwort auf meine Frage. Na schön. Sie haben den Kesselflicker umgebracht, weil er beim Testament Ihres Vaters als Zeuge fungiert hat, welches Testament Sie verschwinden ließen. Ah. Deshalb schwamm ich also zur Insel, wohin ich ihn gelockt hatte, und metzelte ihn ab. Das und nichts anderes haben Sie getan, jawohl. Ich bin vielleicht schwer vom Begriff, Gardiner, aber warum, bitte? Warum soll ich nackt gewesen sein? Ich vermute, dass es ein besonders brutaler Mord sein musste. Und warum das? Um die anderen zu entmutigen. Welche anderen? Na, Calder zum Beispiel. Ah. Sie konnten es nicht riskieren, eine Badehose zu tragen. Deswegen nackt. Sie hatten sich mit Recht gesagt, von der Haut würde das Wasser auf dem Rückweg die Blutspuren wegwaschen. Sie müssen mich ja wirklich für ein Untier halten. Nein. Na, wenn schon, denn schon. Sie müssen schon konsequent sein. Ich bin konsequent. Ich glaube, Ketch hat das Richtige über Sie gesagt am Craigs Point. Ich glaube auch, dass Sie krank sind. Krank? Beim ersten Mal hatten Sie unglaubliches Glück, denn das Alibi, mit dem Sie gearbeitet haben, war reichlich plump. Sie humpelten schon am Tag vor dem Mord am Stock und simulierten eine Knöchelverletzung. Das haben Sie mir ja selbst erzählt. Dass ich simulierte? Das erzähle ich Ihnen. Sie erzählen mir überhaupt eine ganze Menge, was? Aber nichts Neues. Nachdem Sie den Kesselflicker getötet hatten, schwammen Sie zurück. Das Ufer hier ist ziemlich steinig und als Sie an Land gingen, sind Sie ausgerutscht und haben sich den Knöchel tatsächlich gebrochen. Das schien es auszubedeuten. Aber dann kam Ketch des Wegs und fand Sie. Er war ein Mann mit höchst eigenwilligen Ansichten über Schuld und Sühne. Er half Ihnen nach Hause und als er von dem Mord hörte, hielt er den Mund. Ich habe schon ein herrliches Haus, wie? Ihnen gefällt es doch auch, sagten Sie, oder? Bei der Affäre mit dem Telefon, das gebe ich zu, zeigten Sie Intelligenz. Sie benützten die Störung, um Ihren angeblichen und Ihren tatsächlichen Knöchelbruch zusammenzureimen. Sie hatten dutzende Male versucht, den Doktor zu erreichen, aber das Telefon funktionierte nicht. Das war die Version, die Sie in Umlauf setzten, und die war gut. Ganz jeder herrlich. Glaubte selbstverständlich, der Knöchel sei von Anfang an gebrochen gewesen. Damit kamen Sie gar nicht erst in Verdacht. Warum müssen Sie mir so viele unerfreuliche Dinge aufs Tapet bringen, Gardiner? Entschuldigen Sie, wenn ich Sie langweile. Oh Gott, nein, nein, ich langweile mich nie, niemals. Ja, das glaube ich. Habe ich Ihnen schon die Fotografie meines Vaters gezeigt? Ich habe das Porträt von ihm gesehen, oben im großen Zimmer. Das Porträt, verlogene Schinken, zeigt nichts davon, wie er wirklich war. Aber die Fotografie, also, da verstehen Sie alles. Tja, wo ist sie nur? Warten Sie mal, neulich hatte ich sie doch noch. Hören Sie, Bevis! Also, wo war das? Mal nachdenken. Bevis! Vielleicht im Gewächshaus? Ja, richtig, ja. Ich habe auf die Glasscheiben geschossen mit meinem Luftgewehr, Bolzen. Neulich erst. Nein, nein. Nein, das war nicht neulich erst. Als ich mit Bolzen darauf geschossen habe, trug ich noch kurze Hosen, ja. Und mein Vater kam hinzu, während der Schulferien war das. Er hat mich fast zu Tode geprügelt, wirklich. Ich kann mir die Fotografie ein anderes Mal ansehen. Ja, ja, natürlich. Ich schicke sie Ihnen vorbei, dann werden Sie das verstehen. Sie werden alles verstehen. Ich glaube, ich verstehe jetzt schon einiges. Den Eindruck habe ich auch. Jetzt sind Sie friedlich. Das waren Sie vorhin nicht. Alles verstehen heißt alles verzeihen. Das stimmt doch, nicht wahr? Ja. Also, mein Vater hätte das nie gelten lassen. Ich muss die Fotografie für Sie finden. Ja, sie spricht für sich selbst. Warten Sie mal. Nein, hier ist sie auch nicht. Er hatte eiskalte blaue Augen und einen Bart aus Stahlspänen. Er glaubt an Prinzipien. Ich hasse Menschen mit Prinzipien. Mir sind Sie auch leicht verdächtig. Nein, das dachte ich mir doch. Was bin ich froh, dass ich meine Meinung über Sie geändert habe. Ja, ich ebenfalls. Als ich Sie vor der Tür stehen sah, da dachte ich, oh nein, nein, nein, nicht noch einer. Erst Willy, John McPhee, dann Calder, dann Ketch, dann Mrs. McPhee und jetzt noch dieser Kerl. Sie haben sie alle umgebracht, nicht wahr? Ja, ja, natürlich. Es blieb mir ja nichts anderes übrig. Sie umzubringen, das hätte mir leid getan. Warum? Ja, Sie waren mir gleich sympathisch. als Sie nach dem Gespräch mit Elspeth MacDonald ins Haus kamen. Sie haben mein Haus bewundert und ich habe gespürt, dass Sie es aufrichtig meinen. Oh, das habe ich. Ich finde es ein wunderschönes Haus. Ja, ja, das ist es, nicht wahr? Das ist das Einzige, was ich wirklich je geliebt habe in meinem Leben, außer meiner Mutter natürlich. Wie war Ihre Mutter? Oh, sie war wunderschön wie das Haus. Und so unglücklich wie ich. Ja, ja, nur hier. Hier waren wir beide glücklich. Mein Vater, der war zu beschäftigt, Geld zu scheffeln. Er kam fast nie hier heraus. Erst nachdem er sich zur Ruhe gesetzt hatte. Verstehen Sie, das Haus, das war immer viel mehr für mich als ein Haus. Das war wie ein Asyl, verstehen Sie? Ja, ich erinnere mich genau, was ich immer empfand, wenn ich hierher fuhr in die Ferien. Der kleine Dampfer, der zwischen den Inseln hindurchtuckerte, die Sonne, die auf dem Wasser tanzte und am Pier, meine Mutter, die mir immer lachend entgegenwinkte. Können Sie verstehen, dass ich nie geheiratet habe? Vollkommen. Ja, oh, im Übrigen, dieses Mädchen im Hotel... Die Polizei ist der Meinung, dass sie Calder getötet hat. Ach, das ist absurd. Also dagegen müssen wir was tun, verstehen Sie? Ich sage Ihnen etwas. Ich spreche mit der Polizei und bringe es in Ordnung. Ja, wozu wäre man schließlich hier der Herr, wenn man nicht mal seinen Einfluss zugunsten eines Freundes geltend machen könnte? Sie wollen der Polizei sagen, dass Sie Calder getötet haben? Ja, ja, natürlich. Sie besaßen einen Schlüssel zur Hintertür, nicht wahr? Ganz richtig. Und Calder wollte Ihnen das Haus wegnehmen? Ja, darauf wäre es hinausgelaufen. Er hatte mir das Testament meines Vaters gestohlen. Und immer seither haben Sie sein Schweigen bezahlt? Ja, das war nie leicht. Aber schließlich wurde es unmöglich. Und er befahl mir, das Haus zu verkaufen. Das war an dem Abend, an dem Sie mit Ihren Arbeitern im Hotel feierten? Ja. Ich mogelte mich davon, ging um das Hotel herum, durch die Hintertüre wieder rein. Calder unterbreitete mir diesen ungeheuerlichen Vorschlag oben in seinem Zimmer. Und als ich sagte, niemals, da lachte er. Ja, und dann sah ich die lange Nagelfeile liegen auf dem Tisch und... Den Rest kenne ich. Auf dem Weg hinaus, da wäre mir fast jemand in die Quere gekommen. Ich konnte die Tür nicht wieder verschließen hinter mir. Ja, Miss Clark fand sie offen. Zweifellos, es dauerte einige Zeit, bis ich Gelegenheit fand, nochmal zurückzugehen und das nachzuholen. Ja, ja, das mussten Sie ja wohl. Merkwürdig. Merkwürdig, nicht wahr, wie die Menschen mir dieses Haus nicht gönnen. Naja, andererseits verständlich. Ja, wohl, aber erst mein Vater, dann die Kesselflicker-Leute, dann Calder und auch Ketch letzten Endes. Alle wollten sie es mir wegnehmen. Also jetzt sagen Sie mir mal, ist es möglich, dass man etwas zu sehr liebt? Ich würde sagen, es ist gefährlich, alles auf eine einzige Karte zu setzen. Ja, ja, das mag auf Menschen angewendet stimmen, aber Menschen sind etwas anderes als Häuser. Menschen kann man opfern. Damit hätten Sie ein paar tausend Jahre menschlicher Zivilisation zusammengefasst. Ja, das hätte Caller auch gesagt. Er konnte recht amüsant sein. Er schien das Haus auch gern zu haben. Und ich hielt ihn zunächst für verständnisvoll. Aber hören Sie, ich hole Ihnen etwas zu trinken. Nein, danke, wirklich doch, doch, nicht. Doch, doch, doch. Ich vernachlässige meine Pflichten als Hausherr. Aber keineswegs. Doch, Sie würden mir einen Gefallen tun, wenn Sie ja sagen. Also gut. Einen Schluck von dem Malzwhisky, der Ihnen so gut geschmeckt hat. Ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Bitte. Legen Sie das Schießeisen weg, Bevis. Sie sind auch nicht anders als die anderen, was? Legen Sie das Schießeisen weg. Sie sind insbesondere wie Calder. Sie finden das Haus wunderschön, beziehungsweise tun so, als ob und wissen zu viel. Ich bin nicht wie Calder. Aber ich habe keine Lust, was auch immer vor einem Pistolenlauf zu diskutieren. Ich lege das Ding weg, gereinigt und geölt, wenn es seinen Dienst getan hat. Sie sind wahnsinnig. Glauben Sie das wirklich? Ja. Dann war Ihr Verständnis nichts als Heuchelei. Sowas kotzt mich an! Sowas kotzt mich an! Ich bin doch froh, dass ich Sie rechtzeitig durchschaut habe. Sie sind ein kranker Mann, Bevis. Ach, die Welt ist krank. Die Welt? Was zwingt mich zu meinen Taten nicht? Ich hasse Gewalt. Ja, ich hasse Sie. Aber welche Wahl hatte ich denn? Sie könnten... Ach, Sie haben genug geredet. Ja, vielleicht. Es tut mir leid um Sie, aber... Ich frage mich ja, ob Ihnen Ihr Haus wirklich am Herzen liegt, Bevis. Genügend jedenfalls, um all das getan zu haben, was ich getan habe. Aber Sie haben noch keins Ihrer Opfer in diesem Haus getötet. Habe ich recht? Ja. Sehen Sie, Sie können mich hier nicht töten. Warum nicht? Weil Sie damit Ihr Heiligtum entweihen würden. Sie würden für immer das ein und einzige beschmutzen, das je etwas für Sie bedeutet hat. Ja. Daran hatte ich nicht gedacht. Wir gehen hinaus. Wieder der schmale Gang, Dieses Mal tanzend, zitternd mein Schatten voraus. Verändert sich der Schatten eines Mannes, wenn er zum Galgen geht, zum Richterblock, an die Mauer? Ich hab's vergessen. Draußen eine Welt in Schwarz und Weiß, die Werte eindeutig. Absolute Finsternis und das volle Licht des besiegten Mondes. Ein Fuchs bellt einen Raucherhusten in die Gegend. Bevis, hinter mir, bewegte sich geräuschlos. So, stehen geblieben. Sie sind doch erledigt, Bevis. Warum wollen Sie das nicht einsehen? Sind Sie fertig? So fertig wie nur möglich. Ich zähle bis drei. Eins, zwei, drei. Oh, meine Hand ist ganz blutig. Meine Hand! Brand, meine Hand! McIndo, McCollum, ihn nach! Sie können im Zirkus auftreten mit Ihren Schießkünsten, Gordon. Sie auch. Als Seiltänzer. Ja, mit Netz. Aber wirklich, ich hätte nicht gedacht, dass er so krank ist. Also, es wäre ausgestanden, Gott sei Dank. Und weit kommt er nicht mit der Verletzung. Aber er kam weit. Weit genug, um sie abzuschütteln. In einer Gegend, die er kannte wie keiner, in der er geboren war und aufgewachsen, in der er jeden Grashalm kannte, wie er geprahlt hätte, und jedes Büschel Heidekraut. Drei Tage später und volles Licht der unbesiegten Sonne. Und oben am Hang eine langsam vorrückende Diagonale von Jägern auf der Jagd nach dem interessantesten Großwild, einem Menschen. Am Himmel der obligate Hubschrauber. Glaubst du, sie finden ihn? Die vergeuden ihre Zeit. Ist er davongekommen, meinst du? Der will gar nicht davonkommen. Du hörst dich an, als wüsstest du, wo er ist. Ich weiß es nicht, aber ich weiß, wo er sein möchte. Verrückte Dinger. Kreuzung aus Kurzzeit und Science Fiction. Hast du eine Zigarette? Nee, ich glaube nicht. Oh, da hat's jemand eilig. Deine Wohnungsgenossin, wenn ich richtig sehe. Meine alte Feindin Celia. Die Polizisten haben ihren letzten Rest Verstand verloren. Jemand hat ihnen gesteckt, dass sie im Anrücken sind. Überall Sperren und Posten, die ganze Straße hier rauf. Bei dir alles in Ordnung, Judy? Jetzt schon. Na, ich habe ihnen ja gesagt, das Beste wäre, Calder abzuservieren. Offenbar haben sie es geschafft. Wie? Nein, ich stand zu weit hinten in der Schlange. Wo ist er? Wahrscheinlich sind sie an ihm vorbeigefahren. Wieso? Wo ist er? In Bellaroch, im Leichenhaus der Polizei. Stimmt das, Judy? Ja, sie suchen den Mann, der es war. Deshalb die Posten. Hm? Jetzt habe ich eine Wette mit mir selbst verloren. Und zwar? Dass Calder bestimmt einmal von einer Frau zur Strecke gebracht wird. Die Wette hatte die Polizei eine Zeit lang auch mit sich abgeschlossen, mit mir als Favoritin. Himmel, Judy, warum hast du mir denn das nicht gesagt? Warum hast du mich nicht verständigt? Warum hast du mich nicht angerufen? Das Telefon hier ist eine diffizile Sache. Wenn es einmal drei Tage hintereinander funktioniert, wird ein Freudenfeuerwerk veranstaltet und die Brunnen sprühen Wein. Steve hat sich gekümmert. Das war ja Ihr Auftrag an mich, Celia, oder? Hör mal, Celia. Ich weiß, du meinst es gut mit mir, aber könntest du mich vielleicht manchmal mein eigenes Leben leben lassen? Das tue ich doch, das tue ich doch. Und die meiste Zeit kann man es ja auch. Nur bist du so sagenhaft töricht, was Männer betrifft. Sie sind überbeschützfreudig, Celia. Nein, ich habe nur Augen im Kopf. Und ich bin hergefahren, um zu sehen, wie dir steht. Und? Ich finde, du solltest mit mir nach Hause fahren, auf der Stelle. Mal langsam, du, Celia. Du, das finde ich einen sehr guten Rat. Ich käme mir vor, als würde ich weglaufen. Wovor? Erstklassige Frage. Ich bin der Ansicht, Loch Derrick hat dir genug geboten. Genug für den Rest deines Lebens. Tja, ich habe kein Bedürfnis, es hier wiederzusehen. Dann würde ich gleich damit anfangen. Zahl deine Rechnung, pack deine Sachen und wir fahren los. Sie werden sie natürlich nicht wiedersehen. Hat Ihnen schon einmal jemand eine in Ihr kostbares Make-up geklebt? Oh nein. Dann darf ich an eins erinnern, meine kalte, unverschämte Nichtfreundin. Es gibt immer ein erstes Mal. Sie langweilen mich, Sie Glücksjäger. Sie folgte Judy ins Hotel. Eine große, dunkle, gut aussehende Person. Mit einem schweren Tick, welchen sie sich geholt hatte, gegen größere Zuwendungen an einen glücklichen Psychiater mit gepolsterter Couch. Judy traf ich schon nicht mehr an, als ich zurückkam, was zu gleichen Teilen irritierend war und erleichternd. Ein Radiogerät im Salon erzählte Altes vom Tage. Immer noch keine Spur von dem Mann gefunden, der seit Tagen im Zusammenhang mit einer Reihe von Mordfällen am Loch Derrick gesucht wird. Zu der Aktion erklärte heute ein Sprecher der Polizei, dass alle fest... Ja, der Sprecher der Polizei war ich. Und ich habe keine Lust zu hören, was ich erklärt habe. Verspätetes Lampenfieber? Ich höre mich immer so wichtig, Tore, schon. Konnten Sie denn mit etwas wichtig tun? Nicht, als Sie mich interviewt haben. Aber seither gibt es was? Wir haben Catch gefunden. Das nützt wenig im Moment. Kein bisschen. Darf man was sagen? Nur zu. Brechen Sie die Suche ab. Wie bitte? Brechen Sie die Suche ab. Und vergessen Sie das Ganze möglichst rasch, oder wie? Er möchte nichts als in sein Haus zurück, davon bin ich fest überzeugt. Und das kann er nicht, solange Ihre Leute überall herumschwärmen. Pfeifen Sie Ihre Leute zurück und Sie und ich halten Wache im Haus. Und wenn Ihre Theorie falsch ist? Sind Sie ein kalkuliertes Risiko eingegangen. Also, schön. In der ersten Nacht kam er nicht. Und wir wachten uns durch die fröstelnden Stunden und horchten, eingehüllt in unsere Spannung, auf die Geräusche der Dunkelheit, denen wir nervös falsche Bedeutungen unterlegten und versuchten, den Mann da draußen herbeizuzwingen und sich und uns zu erlösen. Er kam nicht. Ich habe den niederdrückenden Verdacht, Gardner, dass wir uns lächerlich machen. Nein, er ist verletzt und nicht wirklich hell im Kopf. Er wird kommen. Und in der zweiten Nacht kam er. Strauchelnd, stolpernd, stöhnend vor Schmerz. Das ist er. Ihnen helfen, Bevis. Wer ist da? Inspektor Gordon. Ist da noch jemand? Ich, Steve Gardner. Sie müssen verzeihen. Wir holen Ihnen einen Arzt. Nein, nicht mehr nötig. Gardner. Ja? Ich bin hier. Sie haben es gewusst? Dass Sie hierher zurückkommen würden. Ja. Ich kann nichts mehr sehen. Sprechen Sie nicht. Ich kann nicht mehr lange da. Ich wollte sterben. In meinem Haus. In meinem geliebten. Captain Siegfried Bevis. Er hat einen schweren Tod. Auf dem Rückweg dachte ich, wir hätten das Haus in Brand stecken und zusehen sollen, wie es samt seinem traurigen toten Herrn, dem Viking, vom Feuer verschlungen wurde. Und Gordon lief neben mir her und hütete seine Gedanken. Und der Morgen zuckte silbern über den Himmel. Dann lag ich auf meinem harten Bett in einem Zimmer voller Stimmen. Ist es möglich, dass man etwas zu sehr liebt? Erstklassige Frage. Aber ich sehe dich wieder. Aber ich sehe dich wieder. Sie verstehen, dass ich nie gehabt habe. Erstklassige Frage. Können Sie verstehen, dass ich nie geheiratet habe? Erstklassige Frage. Erstklassige Frage. Erstklassige Frage. Viele, viel zu viele erstklassige Fragen. aber nicht so viele, bei weitem nicht so viele erstklassige Antworten. Und schließlich drehte ich mich zur Wand und schlief. Sie hörten »Schwarz wird stets gemalt, der Teufel« von Edward Boyd. Aus dem Englischen von Hubert von Bechtolzheim und Marianne de Barde. Die Personen und ihre Sprecher waren Steve Gardner, Hans-Peter Hallwachs, Judy Clark, Christine Davis, Inspektor Gordon, Werner Schumacher, Captain Bevis, Hans-Jörg Felmi, Doris, Ursula Langrock, Peter Kelder, Gerd Andresen, Jonathan Ketch, Walter Blum, Celia, Hannelore Hoger, Shirley, Ellen Xenakis, Mrs. McPhee, Annemarie Schradig, Elspeth MacDonald, Gertraud Heise, Sergeant Grant, Manfred Redemann, Regie Heiner Schmidt. Sie hörten eine Produktion des Südwestfunks aus dem Jahre 1972. Schwarz wird stets gemalt, der Teufel, hier im SWR 2 Krimi Extra mit Bastian Pastewka am Mikrofon, noch bis 23 Uhr. Bevor wir auf die nächsten Kein-Mucks-Hörspieltermine auf diesem Sender und das Studio 13, das Studio für Kriminalisten, eingehen, wollen wir noch einmal zurücklauschen und Ihnen einige Schauspieler aus diesem Stück genauer vorstellen. Denn wer war eigentlich Steve Gardiner? Es war schon ein ganzes Stück über 11 hinaus. Und das erinnerte mich an einen Freund, der an einem Märzabend in einem Highland Hotel fragte, wann die Bar schließe, und zur Antwort bekam, im Oktober. Steve Gardiner spielt Hans-Peter Hallwachs, ein Dauergast im Fernsehen und im Hörspielstudio seit Mitte der 60er Jahre, etwa hier. Ich habe genug von dem ganzen Rummel, die Verhaftung, die Verhöre, die Protokolle, ich habe einfach die Nase voll. Eine der ersten Aufnahmen von Hans-Peter Hallwachs ist das, ein Radio Bremen-Krimi von 1966. Du kannst mich doch nicht im Stich lassen, Henri. Ja, das will ich auch gar nicht. Du wirst dir doch irgendwo Geld borgen können. Dass ich im Augenblick keinen Kredit habe, wirst du verstehen, aber du, dir muss das doch möglich sein. Hier spielt Hallwachs einen kleinen Gangster. Im Radio wechselte er später auf die andere Seite und wurde auf lässige Privatermittler gesetzt, etwa in den wunderbaren Südwestfunk-Hörspielen nach Raymond Chandler. Es muss Freitag gewesen sein, denn der Fischgeruch des Menschenhaushotels war so stark, dass man eine Garage drauf hätte bauen können. Ich hatte es meinen Absätzen auf dem Schreibtisch bequem gemacht, als das Telefon läutete. Ich nahm meinen Hut weg, den ich drübergelegt hatte, und gähnte in den Hörer. Hans-Peter Hallwachs als Hardboiled Detective. 5-mal sprach er Antihelden wie diese namens John Delmas oder Ted Carmody, je nachdem, wen der amerikanische Autor Raymond Chandler gerade für seine Pulp-Crime-Story vorgesehen hatte. Hallwachs wurde ein vielbeschäftigter Fernsehschauspieler. Er spielte im allerersten Tatort 1970 in Taxi nach Leipzig. Und dieselbe Rolle spielte er auch im 1000. Tatort zum Jubiläum 2016, der wieder Taxi nach Leipzig hieß. Wirklich wahr. In Krimiserien wie Ein Fall für zwei oder Mord mit Aussicht war er dabei, in Komödien von Dieter Hallervorden, Otto Walkes oder Michael Bulli-Herbig. Und in dieser hier. Entschuldigen Sie bitte, können Sie uns ein Stück mitnehmen? Wieso? Ja, das ist Hans-Peter Hallwachs als Gangsterboss. Wir werden verfolgt. Von wem? Von Jim Cooper, falls Sie den Namen schon mal gehört haben. Ich bin Jim Cooper. Ach. Und diese Pistole hier ist geladen. Wir sind wieder im Radio. Die Dickie-Dick-Dickens-Kriminalsatire von Radio Bremen aus den 60ern. Hier als Neuauflage von 2008. Hallwachs ist Jim Cooper, der immer so schön ausrasten konnte. Wo steckst du denn so lange, Harry? Ja, genau so. Aber zurück zu Schwarz wird stets gemalt, der Teufel. Wir hören nochmal diesen Mann hier. Und verzeihen Sie meine Ungeschicklichkeit. Ich bin ein Elefant im Porzellanladen. Das ist die Figur Captain Siegfried Bevis und damit Hans-Jörg Felmi. Ja, also dann bis später. Mhm. Auch Hans-Jörg Felmy war Theater- und Filmschauspieler. Ab Mitte der 50er Jahre bekam er erste Rollen im Kino in »Das Herz von St. Pauli« oder »Und ewig singen die Wälder«. Er spielte an der Seite von Hans Albers, Gerd Fröbe oder Horst Frank. Die ersten Verfilmungen der Buddenbrooks oder der Schachnovelle gehörten ebenso zu seiner Filmografie wie Schockerkrimis namens »Der Henker von London« oder »Das Ungeheuer von London City«. Zum Kuckuck, ich bin doch kein Mörder. Die 60er Jahre waren angebrochen und zu dieser Zeit spielte Felmy auch in Kriminalhörspielen mit. Hallo, ja? Hier Peter Wimsey. Lord Peter Wimsey am Telefon, ja! 1962, das älteste erhaltene Krimi-Hörspiel mit Hans-Jörg Felmy als Lord Peter Wimsey, dem englischen Gentleman-Detektiv. Ja, ich verstehe. Ich werde tun, was ich kann. Oh, beim Jupiter. Jetzt brauche ich was zu trinken. Nach Dorothy Sayers Roman »Der Tote in der Badewanne« von 1923, eine sechsteilige Hörspielfassung des Westdeutschen Rundfunks, auf diesem Sender war Hans-Jörg Felmy im Grunde in allen Radiokrimis dabei. Hier seine sämtlichen Rollen in 25 Sekunden. Ich möchte mich Ihnen gerne vorstellen. Mein Name ist Dickens. Mein Name ist Mason. Ich höre, wenn es sein muss, auf den Namen Steve Gardiner. Steve Mason. Nein, nicht Charles. Ich bin weder Polizist noch Privatdetektiv. Ich verfasse Kriminalromane. Ich bin Arzt. Mit Kriminalfällen habe ich nur ein einziges Mal etwas zu tun gehabt. Ich werde immer in diese Kriminalgeschichten hineingezogen. Noch gehöre ich dem FBI an. Das ist komisch, nicht wahr? Guten Abend übrigens. Hans-Jörg Felmy, immer der Ermittler in Radiokrimis und Serien. Und darüber hinaus hatte er noch Zeit für einen Hollywood-Film. Für Alfred Hitchcocks 50. Kinoproduktion »Der zerrissene Vorhang«. Da spielte er mit Paul Newman und Julie Andrews. Und kaum waren die 60er zu Ende, meldete sich der WDR wieder. Erstes Kriminalkommissariat Haferkamp. Hans-Jörg Felmy wurde 1974 zum Tatortkommissar. In Essen löste der stoische Heinz Haferkamp seine Fälle. Keine Gefühle, bitte. Und Haferkamp wurde zum Dauerbrenner. 20 Fälle wurden es in 8 Jahren. Versuche nur logisch zu sein. Aber das ist verdammt schwer. Und zur selben Zeit, also Mitte der 70er, war Felmy kurzzeitig die deutsche Synchronstimme eines sehr bekannten amerikanischen Schauspielers. Wer sind Sie, Mister? Ich bin Privatdetektiv und heiße Gitters. Ein Kunde hat mich engagiert, um zu sehen, ob die Wasserwerke Wasser zu Ihnen herleiten. Klingt wie ein Märchen. Sie haben doch keine Ahnung, wovon Sie reden. Dazu sind Sie auch viel zu bescheuert. Ein Film von 1974. Hans-Jörg Felmy spricht Jack Nicholson. Und der gerät von einer handfesten Auseinandersetzung in die nächste. Wenn Sie mich noch einmal mit der Krücke berühren, dann brauchen Sie in Zukunft 2 Krücken. Wenn du Streit willst, sucht dir jemand, der sich wehren kann. Hört auf damit! Ja, Manfred Lehmann und Edgar Ott sprachen auch mit. Jack Nicholsons Figur wird in diesem Film die Nase aufgeschlitzt. Er trägt ab diesem Moment ein Pflaster im Gesicht den ganzen Film über. Aber wie hieß der nochmal? Es ist schon sehr lange her, dass mir sowas passiert ist. Genau wie lange? Seit Chinatown. Richtig, Chinatown. Oscar prämiert mit Jack Nicholson und Faye Dunaway. Auf Deutsch Hans-Jörg Felmy und Judy Winter. Reden Sie nur so? Oder haben Sie schon eine Vorstellung, wer der Mörder war? Ja, wer war der Mörder? Diese Frage stellt sich oft im Krimi-Hörspiel. Und noch über einen weiteren Schauspieler würde ich kurz ein paar Worte verlieren. Ich heiße Ketch. Ich habe 7 Jahre in London gelebt. Jede Minute war mir zuwider. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Sie diese Stimme schon einmal gehört haben. Ich war draußen, um Dachse zu beobachten. Welche gesehen? Nicht wirklich, aber einen Bau habe ich entdeckt. 2 Meilen den See entlang. Es ist der Schauspieler Walter Blum. Sie haben doch sicher auch schon Hunde heulen hören vor einem Todesfall. Walter Blum war schon seit den 1930er Jahren in kleinen Rollen im Kino zu sehen. Doch bekannter dürfte er als die deutsche Stimme von Stan Laurel gewesen sein. Was meinst du damit, ich hätte dir eine Suppe eingebrockt? Heißt du Laurel oder heißt du nicht Laurel? Ja, aber doch nur mütterlicherseits. Siehst du, das war so. Ich. Laurel und Hardy, auch Dick und Doof genannt. Stan Laurel war der dünne der beiden Komiker und Walter Blum synchronisierte Stan in fast allen deutschen Versionen der Laurel und Hardy-Filme. Olli! Was ist denn los? Ich habe Angst. Das ist doch Unsinn, du brauchst doch keine Angst zu haben. Ich bin ja bei dir, Stan. Walter Blum sprach Stan Laurel 1936 zum ersten Mal. Kaum zu glauben. Die frühen deutschen Synchronfassungen der Dick-und-Doof-Abenteuer haben den Zweiten Weltkrieg nicht überstanden. Später gab es von den gleichen Filmen mehrere Schnittfassungen fürs Kino und Fernsehen. Walter Blum hat sie alle gesprochen. Den Laurel- und Hardy-Klassiker Way Out West, der bei uns 2 Ritten nach Texas hieß, in seinem Leben allein 4-mal. Neben Stan Laurel wurde hierzulande eine zweite schwarz-weiße Kinofigur mit Walter Blums Stimme versehen. Miss Marple, glauben Sie nicht, dass Sie besser zur Polizei gehen und Inspektor Craddock mitteilen, was Sie belauscht haben und... Bitte, Mr. Stringer, seit dem Auftritt heute Morgen ziehe ich es vor, Inspektor Craddock nicht mehr zu erwähnen. Mr. Stringer, der Freund und Komplize von Miss Marple in den 4 Agatha Christie-Filmen der 1960er Jahre. Stringer Davis hieß dieser Schauspieler. Vielleicht schlägt der Mörder noch einmal zu. Ja, daran hatte ich nicht gedacht. Vielleicht sollte man doch lieber die Polizei... Wir werden erst zur Polizei gehen, wenn wir schlüssige Beweise haben. Ja, das ist ein typischer Dialog aus allen Miss Marple-Filmen. Margaret Rutherford als Jane Marple und Stringer Davis auf Deutsch Ursula Krieg und eben Walter Blum. Und den hörten wir in Schwarz wird stets gemalt, der Teufel von Edward Boyd. Aus Edward Boyds anderen Stücken kann ich Ihnen auch noch was vorspielen. Wir waren im Archiv, dort liegen die Hörspielserien, die der 1916 geborene schottische Autor geschrieben hat. Diese hier war übrigens die erste. 5 Finger machen eine Hand. Wer einen Mörder sucht, muss nach 5 Fingern suchen, die eine Hand machen, die schießen kann. Huh, dieses Intro sorgte in jeder der 6 Folgen für Gänsehaut. Dieser Anrufer war Heiner Schmidt und eben der war auch der Regisseur von 5 Finger machen eine Hand. Man hört das Alter dieser Produktion. 1969 lief sie. Und wer war die Hauptfigur? Wer sind Sie? Ich heiße Steve Gardner. Privatdetektiv? Ohne Detektiv. Steve Gardiner war Edward Boyds erster Hörspielheld. 3-mal trat er in Aktion, zum letzten Mal in Schwarz wird stets gemalt der Teufel, was wir gerade gehört haben. Die Vorlagen stammten alle von BBC Radio Scotland. Aber die 3 Gardiner-Serien sollten 1975 noch getoppt werden. Dachse im Eulenlicht oder Die Suche des Peter Tellien von Edward Boyd. Regie Heiner Schmidt. Wieder so ein unglaublicher Titel. Dachse im Eulenlicht oder Die Suche des Peter Tellien. Und wieder Heiner Schmidt als Regisseur. Und auch Peter Tellien fabuliert ähnlich vor sich hin wie alle Boyd-Figuren. Bei allen schnabelbewehrten Nobel-Lorenz-Gattungen gibt es die sogenannte Hackordnung. Und wenn es etwas gibt, worauf kein Verlass ist, ist es eine Hackordnung. A hackt B, B hackt C, A hackt B und C, B und C hacken D. Und kaum meinst du, jetzt bist du dahinter gekommen, dreht sich D um und hackt A. Sie haben ihn sicher erkannt. Das war natürlich Christian Brückner. Er spielte den Peter Tellien, der in diesem Hörspiel ebenfalls nach Schottland reist und dort in eine mörderische Wohngemeinschaft mit seltsamen Aussteigern gerät. Dachse im Eulenlicht wurde zu einem ARD-weiten Radiohit. Und Christian Brückner sprach 1989 auch die Hauptfigur der 7. und letzten Krimiserie von Edward Boyd, der ein Jahr später verstarb. SWR 2 mit einem Ausblick auf die nächsten Hörspieltermine. Unter dem Sammelbegriff Kein Mucks bringen wir Radioklassiker in voller Länge. Übrigens auch im gleichnamigen Podcast, den Sie kostenlos überall finden können. Und ab Samstag, den 21. Januar, gibt es hier in SWR 2 3 Wochen lang einen kleinen Schwerpunkt mit wundervollen Krimis, die vor langer Zeit die Hörer eines Senders ans Radio fesselten. Wir schalten um zum Süddeutschen Rundfunk nach Stuttgart. Genau, und am Abend des 8. November 1957 hörte man dort plötzlich dies hier. Aus Studio 13, unserem neuen Studio für Kriminalisten, das sich hoffentlich recht viele Freunde erwerben wird, hören Sie nun zu seiner Eröffnung ein Kriminalstück von Michael Brett, das Todeshalsband. Der Süddeutsche Rundfunk leistete sich einen regelmäßigen Krimi-Termin, sogar ein eigenes Studio für Kriminalisten, das Studio 13. Aus Studio 13, dem Studio für Kriminalisten, hören Sie nun mit Ute Christensen und Karl-Heinz Fiege ein gespenstisches Spiel, das sie in ein verwunschenes englisches Dorf entführen will. Im Krimi-Studio des Süddeutschen Rundfunks entstanden zwischen 1957 und 98 über 600 Stücke, darunter legendäre Hörspielklassiker. Die besten Regisseure, Schauspielerinnen und Schauspieler verabredeten sich regelmäßig und nahmen Unterhaltungskrimis auf. Zum Beispiel den Thriller Der Killer. Eine Mordgeschichte, die in New York spielt zu einer Zeit, als es dort noch die Todesstrafe gab. Ein Hörspiel nach Patricia Highsmith von 1973. Ja? Mr. Howard, Keith Howard? Ja. Ich bin Sergeant Shaw und das hier ist Detektiv Jackson. Sir. Hallo. Als Sergeant hören wir Horst Michael Neuze und der bringt Mr. Howard in arge Bedrängnis. In seiner Rolle Karl Michael Vogler. Ich glaube Ihnen nicht. Ich glaube Ihnen kein Wort. Das ist ein alter Trick, den wir auch anwenden im Kunsthandel. Man muss seinen Kunden verwirren, ihn zum Reden bringen. Dass es sich eine Blöße gibt, wo man einhaken kann. Aber das zieht bei mir nicht. Bei mir nicht. Nehmen Sie wieder Platz, Mr. Howard. Ich weiß, wie Sie mit den Leuten umgehen. Zigarette? Der Killer, ein feines Verwirrspiel nach einem Fernsehdrehbuch von Patricia Highsmith, zu hören am Samstag, den 21. Januar um 19 Uhr. Eine Woche später befinden wir uns im Nachtexpress von London nach Edinburgh und fragen uns: Wer ist wer? Was machen Sie denn hier im Gepäckabteil? Da. Oh Gott. Er ist tot, nicht wahr? Ja, tot. Eine Gruppe von Zugreisenden findet eine Leiche und einer unter ihnen könnte ein Mörder sein oder eine Mörderin. Sollten wir nicht die Notbremse ziehen? Nein, der Zug fährt bis Edinburgh durch und der Täter muss sich noch im Zug befinden. Wenn wir jetzt die Notbremse ziehen, geben wir ihm die Möglichkeit, sich davon zu machen. Schon, aber... Den Reisenden ist der Aufenthalt im Gepäckabteil verboten. Was geht hier vor? Oh je. Ein Studio 13 Krimi von 1986, unter anderem mit Peter Fricke, Klaus Miedl, Michael Thomas und Hannelore Schroth. Wer ist wer? Zu hören hier am Samstag, den 28. Januar um 19 Uhr. Und wieder eine Woche später heißt es: Aus Studio 13, dem Studio für Kriminalisten, hören Sie nun mit Ute Christensen und Karl-Heinz Fiege, Gerd Hauke, Charles Renier und Heinz Schimmelpfennig ein gespenstisches Spiel, das sie in ein verwunschenes englisches Dorf entführen will. Und in diesem Dorf passieren unerklärliche Dinge. Ich möchte Ihnen jetzt mal erzählen, was sich vergangene Nacht abgespielt hat, Inspektor. Es ist mir bekannt. Sie haben eine Totenglocke läuten hören, waren Zeuge einer nächtlichen Beerdigung, erhielten einen Schlag auf den Kopf, richtig? Mehr oder weniger. Mein Zimmer liegt unmittelbar zur Kirche hinaus. Ich habe nicht gerade einen Leichenschlaf, aber wenn die Glocke mitten in der Nacht losgelegt hätte, dann wäre ich bestimmt aufgewacht. Ich meine, halten Sie es nicht für möglich, dass Sie das Haus von Dr. Buckley gerade noch erreicht haben? Und dass Sie sich den Rest nur einbilden. Aber die Beule am Kopf bilde ich mir nicht ein. Ja, was ist Wahn und was ist Wahrheit in diesem 1984er Krimi? Haben Sie Mut? Dann kommen Sie mit zu einem Gruselgrab. Tja, ich dreh durch. Gruselgrab, Samstag, 4. Februar, ebenfalls 19 Uhr, der übliche Krimiplatz hier in SWR 2. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen angenehme Stunden an Ihrem Ultrakurzwellengerät. Guten Abend. Ja, und damit sind wir am Ende. Das war das große SWR 2 Krimi Extra. Kein Mucks, mit Fundstücken aus den Funkhäusern gibt es auch jederzeit als Podcast. Und wir hören uns hier wieder übernächsten Samstag, den 21. Januar. Ich freue mich drauf. Mein Name ist Bastian Pastewka. Danke fürs Zuhören. Tschüss und Ihnen noch einen schönen Abend. On a wonderful day like today, I defy any cloud to appear in the sky. Dare any raindrop to plop in my eye on a wonderful day like today. On a wonderful morning like this, when the sun is as big as a yellow balloon, even the sparrows are singing in tune. On a wonderful morning like this, on a morning like this, I could kiss everybody. I'm so full of love and goodwill. Let me say furthermore, I'd adore everybody to come and dine. The pleasure's mine and I will pay the bill. May I take this occasion to say that the whole human race should go down on its knees, show that we're grateful for mornings like these on a wonderful day like today. On a morning like this, I could kiss everybody. I'm so full of love and goodwill. Let me say furthermore, I'd adore everybody to come and dine. The pleasure's mine and I will pay the bill. May I take this occasion to say that the whole human race should go down on its knees, show that we're grateful for mornings like these, for the world's in a wonderful way.